Lange Zeit war das Meer vor allem gefährlich. Das Leben an den deutschen Küsten war mit großen Entbehrungen und Härten verbunden. Fischen war gefährlich, Tierzucht und Landwirtschaft mühsam. Wind, Sturm und Wasser konnten einem immer leicht einen Strich durch die Rechnung machen. Erst im 18. Jahrhundert begann man den Aufenthalt am Meer als heilsame Kur zu entdecken, entwickelte sich eine Bäder- und Urlaubskultur und begannen Menschen aus dem Binnenland, sich für die Küste zu interessieren. Für sie war das Meer vor allem faszinierend. In Deutschland war es zunächst vor allem die Ostsee, die Menschen anzog, was auch mit der Verbesserung der Verkehrsverbindungen zusammenhing. Und an der Ostsee war der verlockendste und geheimnisvollste Ort die Insel Hiddensee. Künstlerinnen und Künstler hat sie angezogen, Malerinnen, Schauspielerinnen, Schriftsteller, die regelmäßig kamen, sich zum Teil Häuser gebaut haben und sich vom Meer haben inspirieren lassen. Zugleich ging das entbehrungsreiche Leben an der Küste weiter. Für Fischer und Landwirte hatte sich nicht viel verändert. Erst recht nicht in den Monaten des Jahres, in denen die sommerlichen Besucher längst wieder in ihre Großstädte zurückgekehrt waren. Seien Sie gespannt auf einen Inselrundgang in Geschichte und Gegenwart in der langen Nacht über Hiddensee von Katharina Palm. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Sektenaussteiger, über Menschen, die aus religiöser Sehnsucht in Gruppen geraten oder vielleicht sogar hineingeboren wurden, die eine besondere Nähe zu Gott versprechen und dafür vollständige Unterwerfung einfordern. Das kann die Hölle sein. Seien Sie gespannt auf Einmal Erleuchtung und zurück. Die lange Nacht über Sektenaussteiger von Margot Litten. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Zauber waltet um das kalte, kahle Land, das sich Heimweh hier entfaltet in dem dürren Dünensand. Wo verbirgst du, tief versteckt, den Magnet, der Sehnsucht weckt? Sprich, süßes Ländchen. Oh, es ist die Lebensstille, fromme Weltentzogenheit, Strandgeflügels Lustgeschrille, Ausblick in Unendlichkeit. Reingeklärte Inselluft, Wellen singen, Meeresduft. Du süßes Ländchen. Wenn ich müde und abgearbeitet bin, von der Großstadt mit ihrem aufregenden Tempo genug habe, löse ich mir einfach eine Karte nach Stralsund. Gepäck brauche ich nicht, denn in Hiddensee, in meinem Häuschen, wartet alles auf mich wie in meiner Stadtwohnung. In Stralsund liegt schon der gute alte Dampfer Svanti oder Caprivi bereit. Der Gang vom Bahnhof zum Dampfer ist bereits eine Erholung an sich. Alte Gassen, massive Backsteinkirchen grüßen einen rechts und links. Alte Mütterchen mit schwarzen Kleidern und Kapotthütchen trippeln über den Bürgersteig. Da winkt auch schon der goldene Löwe und die alte Weinstube von Gorges. Auf Schritt und Tritt Behaglichkeit, Ruhe, Frieden. Das, was der Großstadtmensch sucht, wenn er Berlin verlässt. Bald fährt der Dampfer ab. Die schöne 3-Stunden-Fahrt ist für mich ein Erlebnis. Ich schlafe unten im Salon. Endlich mal Ruhe, kein Telefon, kein Klingeln, nur das gleichmäßige Rauschen des Wassers. In Hiddensee komme ich schon 3/4 erholt an. Da liegt alles genau so, wie man es verlassen hat. Der majestätische Leuchtturm, der ein neues Kleid bekommen hat, der Dornbusch, das Gut, die alte Fischerkirche und am Ufer stehen liebe, gute Menschen und erwarten einen. Der Schauspieler Otto Gebühr, der diesen Text schrieb, war 1917 am Deutschen Theater engagiert und drehte danach viele Filme. Seine Sommerferien verbrachte er in Hiddensee, wo er ein Haus besaß. Das Gedicht Hiddensee, zu Beginn dieser langen Nacht, schrieb Karl Gottlieb Lappe, der Mitbegründer der literarischen Wochenzeitschrift Sundine, zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Die Liste der prominenten Besucher, ob mit oder ohne eigenem Haus auf der Insel, ist sehr, sehr lang. Einige werden Teil dieser langen Nacht sein. Eine Anmerkung muss jedoch zu diesem Text von Otto Gebühr gestattet sein. Es heißt auf Hiddensee, nicht in Hiddensee. Auch ich musste dies von den Einheimischen lernen, als ich die Insel zum ersten Mal besuchte. Ausgestattet mit einem Aufnahmegerät begab ich mich, wie alle Besucher und Einwohner, per Schiff auf die Reise für diese lange Nacht, um in die Geschichte und die Gegenwart von Hiddensee einzutauchen. Los geht es im Süden, am Hafen von Neuendorf, im Fischimbiss zum Süder. Hier erwarten mich ein Fischer und seine Frau. Ich heiße Heinrich Schlieker, wohne in Neuendorf auf der schönen Insel Hiddensee und bin 1967 geboren und hier auch die Schule besucht und dann 1984 in die Lehre gekommen nach Stralsund und habe da zur Schwanungsfacharbeiter gelernt und gleich nach der Lehre wieder zurück und habe meinen Vater vertreten mit meinen Brüdern zusammen. Mein Vater hat dann aufgehört zu fischen und ich bin für ihn angefangen. 1986 war das. Und seitdem fischen wir und ja, oder versuchen es zumindest. Ja, soweit. Und Sie? Mein Name ist Gesine Rahn. Ich bin 1966 in Fitte geboren. Bin dort auch zur Schule gegangen. Bin dann 1996 nach Neuendorf gekommen. Hab meinen Mann kennengelernt. Bin dann auch hier geblieben, habe 2001 am Hafen in Neuendorf einen Eislein aufgemacht, den ich bis 2021 hatte. Dann habe ich den Fischladen daneben auch noch übernommen. Also wir haben den Eislein immer noch, wir haben ihn etwas vergrößert. Und dort arbeiten wir jetzt beide gemeinsam und verkaufen Fisch, Räucherfisch, den wir auch selber räuchern. Ist es Ihr eigener Fisch, den Sie auch fangen? Zum Teil. Wir Sorten wie Heilbutt und Rotbarsch, der wird ja hier nicht gefangen. Und den kaufen wir als Frostfisch dazu. Und ja, aber was wir hier fangen, zum Beispiel Aale und so, also das hier gefangene Fisch, den wir natürlich auch verarbeiten. Gestärkt von einer leckeren Fischsoljanka laden mich die beiden für ein Gespräch zu sich in ihr gemütliches Haus ein. Was in Neuendorf auffällt, ist das Fehlen von Zäunen oder Hecken. Es scheint, als seien mitten auf der Wiese einfach verschiedene Häuser gebaut worden. Sie sind ja dann beide hier aufgewachsen. Wie kann ich mir das vorstellen, eine Kindheit hier zur damaligen Zeit auf Hiddensee? Schön. Die Kindheit auf Hiddensee ist sehr schön. Also sie war damals schön und sie ist heute auch noch schön, weil man wächst hier frei auf. Man konnte frei umherfahren. Wenn man das heute hört, so in der Stadt, die Kinder, die können kaum noch Bus alleine fahren, weil überall werden sie hingebracht und abgeholt, weil ja so viel passiert, auch am Tag. Aber hier kann man einfach fahren, man setzt sich aufs Fahrrad und fährt los. Und die Kinder sind hier frei und fröhlich und haben eine glückliche Kindheit, glaube ich, auf Hiddensee. Und das war bei uns auch so, schon damals, das war toll. Ja, man konnte. Und im Winter waren wir unter uns und im Sommer kamen die Urlauberkinder, die man ja inzwischen auch schon kannte. Da freute man sich dann, dass die wieder kamen im nächsten Jahr im Urlaub und dann hat man auch viele gemeinsame Sachen gemacht und das war toll. I can see you in the morning when you go to school. Don't forget your books, you know you gotta learn the golden rule. The teacher tells you stop your playing, get on with your work. And be like Johnny Too Good, don't you know he never shirks, he's coming along. Wie viele Kinder waren Sie denn früher so im Kindergarten und in der Schule? Wie kann man sich das vorstellen? Tja, wir waren in der Schule, glaube ich, 15 in unserer Klasse. So waren die Klassen damals, aber so nach der Wende und so sind die Klassen auch viel kleiner geworden. Und jetzt weiß ich nicht, wie viele, aber das sind nicht so viele. Ich glaube, es sind so um die 50 Kinder oder so in der ganzen Schule. In der ganzen Schule. Wir waren 16 in der Klasse. So war das früher. Aber es gab schon Klassen, da waren bloß 3 Mann drin oder so. Das war jetzt so schon jetzt nach der Wende. Ne? In Neuendorf, wo wir zuerst in der Schule waren hier, da war die Schule bis zur 5. Klasse noch hier. Mit der 5. Und wir waren noch ein halbes Jahr hier, da waren alle Klassen zusammen. Von 1. bis 5. in einem Klassenraum und ein Lehrer. Und dann sind wir in der 4. gekommen und dann wurde das ja richtig von der 1. bis zur 10. Klasse in der Oberschule da, ne? Und aber hier im ersten Schuljahr, da waren oder ich war noch ein halbes Jahr, aber da waren ja auch Ältere. Dann wurde das ja aufgelöst. Dann wurde das ja aufgelöst, die Schule, und dann mussten wir alle nach Fitte, und dann kam ein Schulbus und dann wurden wir mit dem Bus dahin. So war's. Marion Magers ist so etwas wie die Inselchronistin und hat bereits mehrere Bücher über die Insel veröffentlicht. Sie ist hier aufgewachsen und ihre Mutter war Lehrerin in der Schule auf Hiddensee. Hiddensee sieht ja aus wie ein Seepferdchen. Im Süden der Insel, der Schwanz, da ist Neuendorf. In der Mitte der Insel ist auch noch die Fährinsel vorgelagert. Das ist so der Bauch vom Seepferdchen. Im Hals ist Fitte und ganz im Norden ist Kloster mit den beiden Haken, die da das Seepferdchenmaul vielleicht ausmachen. Und ich bin in der Mitte der Insel aufgewachsen, in der Dünenheide. Henry Schlieker und Gesine Rahn sind mit ihr zusammen zur Schule gegangen. Bis heute sind sie eng befreundet. You want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go. I fell in love at the seaside. She had all her charm with time and sleight of hand. But I'm just trying to love you any kind of way. But I find it hard to love you, girl, when you're far away. Neuendorf ist ein Dorf mit einem ganz besonderen Charakter. Was mir aufgefallen ist unten, dass sich ja Neuendorf doch sehr unterscheidet von den anderen Dörfern. Ich habe keine Zäune gesehen, also keine nennenswerten. Wie kommt das? Das geht auf die Geschichte der Zisterzienser zurück. Hiddensee ist 1296 von einem Rügener Fürsten, Witzlaw II., an die Zisterzienser verschenkt worden, um das Know-how, was die Zisterzienser hatten, der Landwirtschaft weiter zu verbreiten und wohl auch, um die Hiddenseer zu missionieren. Letzteres ist ihnen, glaube ich, weniger gelungen, aber Landwirtschaftliches haben sie dort etabliert und eben auch dieses Kloster gebaut, wo der Ort auch seinen Namen her hat. Und mit den Zisterziensern kam auch die Leibeigenschaft nach Hiddensee. Da die aber so asketisch gelebt haben, waren die leibeigenen Insulaner, die dann im Klostergelände auch mitgelebt und gearbeitet haben, da hat man gar keinen Unterschied merkt. Also gut, ich war nicht dabei, aber so wurde es mir erzählt. Und durch die Reformation mussten die Zisterzienser die Insel nach knapp 300 Jahren wieder verlassen. Und von Neuendorf wird immer gesprochen als Doppeldorf, Ploxhagen, Neuendorf. Das ist nicht ganz richtig, weil Ploxhagen gab es zu Zeiten der Zisterzienser. Und auch dort, da gab es eine Gellenkirche, die korrespondierte mit der Klosterkirche. Das wurde aber alles abgebaut durch die Reformation und dann war Neuendorf erstmal gar nicht besiedelt. Und urkundlich erwähnt wird Neuendorf dann, also das neue Dorf, 1704. Und da war es dann tatsächlich Neuendorf. Und dort haben die Freien gelebt, die nicht Leibeigenen. Und deswegen haben die sich auch erstmal nicht so Richtung Norden verliebt, weil der Preis war, wenn ein Freier einen Unfreien geheiratet hat, dann wurde der auch unfrei. Aber es war zum Glück nicht so lange, sodass auch der Süden der Insel an der Inzucht vorbeigerutscht ist. Beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Mascha Kaleko war 1930 auf Hiddensee. Ein Schwarz-Weiß-Foto aus jener Zeit zeigt sie breitbeinig, mit weißem Hosenanzug, die Locken vom Wind zerzaust, die Hände keck in die Seiten gestemmt, fest in die Kamera schauend. Sie hat ein Gedicht auf Hiddensee geschrieben. Es heißt »Für einen«. Die anderen sind das weite Meer, du aber bist der Hafen. So glaube mir, kannst ruhig schlafen, ich steuere immer wieder her. Denn all die Stürme, die mich trafen, sie ließen meine Segel leer. Die anderen sind das bunte Meer. Du aber bist der Hafen. Du bist der Leuchtturm, letztes Ziel. Kannst, Liebster, ruhig schlafen. Die anderen, das ist Wellenspiel. Du aber bist der Hafen. Mascha Kaleko reiste gern mit der Berliner Bohème nach Hiddensee und hat die Insel mit Gedichten wie diesem in Worte gegossen. Zu einem Hiddenseer Hafen gehören neben Segelbooten und Fährschiffen auch Fischerboote. Und wie sieht der Fischfang zurzeit auf Hiddensee aus? Tja, der Fischfang, das ist ja ein Endlos-Thema, würde ich mal sagen. Aber der Fischfang wäre ganz gut, wenn diese ganzen Vorschriften und Regeln nicht wären, die man, wie die Bauern auch, als Fischer einhalten muss. So, teils von der EU vorgeschrieben, teils vom Land vorgeschrieben. Naja, und so kommen wir insgesamt fast auf 5 Monate, wo wir gar nicht fischen können von einem Jahr. Also, wo wir nicht fischen konnten. Jetzt, momentan sieht diese Lage so aus, dass die richtige Fischerei wohl gar nicht mehr stattfindet. Nur noch die meisten Fischer vermarkten ihren wenigen Fisch, den sie in der Zeit fangen dürfen oder können, eben selber, so gut wie es geht. Aber wie es früher war, dass wir den an den Großhandel abgegeben haben, hier in der Nähe und auf Rügen, ist das so gut wie gar nicht mehr. Also bleibt ja nur die Eigenvermarktung. Und wenn Sie jetzt quasi nur eine kurze Zeit fischen können, das deckt ja sicherlich nicht den Lebensunterhalt. Für die Liegezeiten bekommen wir Ausfallgeld von der EU und vom Land, glaube ich, beides. Und ja, den Lebensunterhalt verdienen wir, deshalb haben wir auch mehrere Standbeine, wie zum Beispiel Vermietung und die Gaststätte. Und meine Brüder sind Rentner geworden und demzufolge liegt der Kutter jetzt mehr oder weniger still. Nur noch, ja, in Ausnahmefällen fahren wir damit. Wir sind 3 Brüder in einer GbR. Das heißt, das zweite Standbein ist der Eisladen, die Gaststätte, ja, und Sie haben noch Vermietung. Vermietung und... Aber nur vom reinen Fischfang ist das sehr beschwerlich geworden. Auch da reicht das Ausfallgeld auch nicht aus. Da sind ja auch Kosten, die so ein Schiff immer hat. Werftkosten. Und Beiträge, Kassenbeiträge, alles muss man ja trotzdem bezahlen. Die fragen nicht, ob man fischen darf oder nicht. Also so. Und das sieht ziemlich beschwerlich aus, wenn man nicht fischen darf und dann immer neue Netze vorgeschrieben bekommt. Jedes Jahr fast oder im Jahrestakt, dann ist das und dann ist so und dann wird wieder was anderes getestet und ja, so ist es. Und dann kann man das nicht mehr so machen, wie man das eigentlich machen müsste. Wie sieht es denn mit dem Nachwuchs aus? Auch schlecht, weil man, da sind ein paar Junge, die das vielleicht machen würden, aber die haben gar keine Chance, weil sie erstens keine Quoten bekommen. Und zweitens von der Bank. Die meisten haben ja keine Sicherheiten, die würden noch nicht mal Geld bekommen. Das geht nur, wenn man den Familienbetrieb weiterführt. Ne? Dann geht das. Dann kann man die Quoten von dem Schiff, was in der Familie eben ist, mit übernehmen, die vorgeschriebenen Quoten. Und ja, ansonsten sieht das sehr schlecht aus. Und das kann man doch keinem Menschen. Jetzt gerade ist so ein Fall vom Kollegen, der hat da jemanden Jüngeren und der möchte gerne und würde gerne fischen. Nur er bekommt gar keine Quoten als Neueinsteiger. Eigentlich ist es schade. Wie sieht denn Ihr Alltag aus jetzt während der Saison? Ja, mein Mann steht ungefähr um 5, 5:30 auf und ist dann verschwunden. Ja, also Reusen nachgucken, nicht immer, aber wie es gerade passt mit der Wetterlage und naja, mit dem Räuchern, das muss ja alles ein bisschen klappen. Aber naja, das geht auch nicht den ganzen Tag, aber je nachdem, wie der Fisch verkauft ist, so machen wir dann eben wieder neu, dass es immer so frisch wie möglich ist, geräuchert. Und auch, ja, wenn wir haben, bieten wir auch Frischfisch, aber bei diesen ganzen verzwackten Sachen ist das alles nicht so einfach. Im Sommer haben wir immer Schollen gefangen und jetzt wurde von eingerichtet eine Schonzeit, nicht für die Schollen, aber da dürfen keine Dorsche gefangen werden und demzufolge auch keine Schollen, weil das mit demselben Netz gefangen wird. So, und dann, ja, dann kann man auch demzufolge nur ein bisschen aus dem Botten hier, aus Stellnetzen, was im Sommer so gefangen wird, Barsche und vielleicht mal ein Hecht, aber eigentlich ist das alles viel zu wenig. Im Sommer, ja, wenn die Fische da sind oder wenn wir sie sonst auch gefangen haben, das ist meistens in der kälteren Jahreszeit, außer Aale, die werden im Sommer ja gefangen, aber alles andere ist mehr im Frühjahr so und dann kann man, ja, dann sind noch nicht so viele Touristen da, ein paar Einheimische, aber die älteren Leute, die wussten, was man mit Fisch macht, die sind auch schon verstorben. So, und die jungen Leute, die wollen keine Heringe in der Küche braten. So ist es. Gibt es während der Saison freie Tage? Ja, gibt es schon. Also mindestens einen für die Angestellten. Ja. Und für uns natürlich nicht. Eigentlich nicht. Kann man schon so sagen. Gut. Ist kein frei. In der Saison müssen wir Geld verdienen und dann ist das eben so. Ob Ostern oder Weihnachten, muss man eben, wer das eine will, muss das andere mögen. Was sind das für Leute, die hauptsächlich zu Ihnen kommen? Sind das Touristen oder kommen da auch Einheimische? Touristen, also hauptsächlich nur Touristen. Es kommen auch Einheimische natürlich, ja. Die kaufen auch den Fisch bei mir, aber es kommen hauptsächlich, wir leben von den Touristen. Und hat sich das auch verändert in den letzten Jahren? Nee, eigentlich nicht. Also wir haben ja immer nur vom Tourismus gelebt. Nee, ich meine, ob jetzt mehr oder weniger Touristen... Ach so, von der Anzahl der Touristen, ja, es wird immer mehr die Tagestouristen. Aber eigentlich kann ja auch nicht viel mehr kommen, weil die Schiffe können ja auch nur einmal voll sein. Ne? Der Tourismus ist schon weitaus größer geworden, weil wir hatten dieser März so gute Umsätze, weil unheimlich viele Touristen im März dieses Jahr hier waren. Das hatten wir noch nie. Also im Winter so viele Touristen. Das wird jetzt, glaube ich, besser in den kommenden Jahren. Sonst war im Oktober, wurden hier die Bürgersteige hochgeklappt und im Ostern wieder runter. Aber das ist vorbei, glaube ich. Das ist schon extrem mehr geworden. Wir haben auch den ganzen Winter aufgehabt. Und es hat sich auch wirklich rentiert, muss ich sagen. Das ist schon, die Leute freuen sich auch. Weil die Gaststätten machen ja alle im Oktober zu. Und die Leute freuen sich, wenn auch was auf hat. Ne? Das ist eben so, wenn man hier auch den Urlaub macht oder mal einen Tagesausflug und man kriegt ja überhaupt nichts zu trinken oder zu essen. Das ist dann ja auch doof und da freuen die sich immer sehr. Ich sehe die Dünen in der Ferne. Spür den Wind, der leise weht. Die ersten Schritte im warmen Sand, barfuß und frei, ein Neuanfang. Die Wellen singen deine Lieder. Und ich weiß, dass ich hier richtig bin. Denn hier bin ich daheim, wo das Meer mein Herz versteht, wo die Brise meine Träume sanft ins Weite trägt. Die Küste bleibt an meiner Seite, wie ein Freund, der niemals geht. Ostsee, du mein Anker, mein Zuhause in der Welt. Kindheit auf Hiddensee war die absolute Freiheit. Immer draußen und in der Schule. Man kann immer noch bis zur 10. Klasse auf Hiddensee in die Schule gehen. Wir waren damals 200 Schüler. Es gab auch so eine Art Arbeitsgemeinschaften, wo wir nachmittags entweder Sport oder Kultur, Musik gemacht haben. Und ansonsten war man draußen, wenn das richtige Wetter war. Wofür ich zumindest schnell ein Gespür bekommen habe, wann der Bernsteinwind kommt, dann bin ich auch vor der Schule mit Erlaubnis meiner Mutter schon am Strand zur Schule gelaufen und habe manchmal Bernstein gefunden. Die einzige Auflage, die ich hatte, dass ich pünktlich in der Schule sein muss und dass ich nicht einschlafen darf. Was ist denn der Bernsteinwind? Der Bernsteinwind ist eine Sturmsequenz aus Nordwesten und es muss eine Weile stürmen aus Nordwesten, darf nicht zu schnell abflauen. Und wenn der dann innerhalb der einen Nacht dreht und aus Osten kommt, dann spült er alles wieder weg. Friedrich Wilhelm Segebrecht war bis 1905 Lehrer auf Hiddensee und schreibt in seinem Buch Die Insel Hiddensohe: Die allerwichtigste Person auf der Insel ist der Wind. Er heißt kurzweg Hai, das heißt er. Hüt meint Heid Goat, bedeutet, der Wind meint's heute gut, er ist stark. Hai flaut af soll heißen, der Wind flaut ab, wird schwächer. Es ist nicht verwunderlich, dass gerade dem Winde eine so hohe Bedeutung beigelegt wird. Von ihm hängt ja der Erfolg der Arbeit und die Schnelligkeit des Bootes ab. Andererseits ist es auch der Sturm, der dem Fischer großen Schaden zufügt, indem er die ausgestellten Reusen zerreißt oder er kann die empörten Wogen während der Sturmflut über das Ländchen treiben. Von den noch in der Erinnerung vieler Insulaner stehenden Fluten war diejenige vom 12. bis 13. November 1872 ganz besonders heftig. Das Wasser drängte sich in manchen alten Fischerkarten nicht nur durch Tür und Fenster hinein, sondern es bahnte sich selbst einen Weg durch die kümmerlichen, vielfach nur von Lehm und Torf hergestellten Wände. Manche Hiddenseer saßen viele Stunden auf dem Hausboden unter dem Dache, unter sich die brandende Flut, über sich den erzürnten Himmel, erwarteten sie angstvoll das Nachlassen des Sturmes oder das Zusammenbrechen des Hauses. Der damalige Lehrer von Neuendorf wandte sich hilfesuchend an die Stralsunder Behörde. Vorgestern große Hochflut durch Orkan aus Norden. Das ganze Dorf bis auf 4 bis 5 Häuser unter Wasser. Sämtliche Böte zerstört, die Lebensmittel verdorben, alle Brunnen vollgelaufen. Der bevorstehende Winter und die Aussicht auf die Wiederkehr solchen Zustandes benimmt allen und mir selbst den Mut. Die Häuser weichen nachträglich eins nach dem anderen nieder, dass also viele obdachlos sind. Solches berichtet in Eile und Bitte um Verbreitung durch die Blätter, hochachtungsvoll, ganz gehorsamst, Wakentin. Die befürchtete Wiederkehr kam 2 Jahre später. 1874 wurde die Insel erneut von einer Sturmflut heimgesucht. Wasserschutzmaßnahmen gab es damals so gut wie keine und wenn, hat die Flut sie weggerissen. Aber wo Schatten ist, ist manchmal auch Licht. In diesem Fall fällt es auf etwas besonders Wertvolles. Die Stralsundische Zeitung vom 22. März 1873 schreibt: In einem von der Überflutung betroffenen Garten auf Hiddensee wurde von den Besitzern desselben am folgenden Tag ein glänzendes Stück Metall gefunden, welches sich bei näherer Untersuchung als Gold erwies. Es sollte nicht das einzige Goldstück sein, das gefunden wurde. Charlotte Wenke arbeitet am interdisziplinären Forschungszentrum Ostseeraum der Universität Greifswald und promoviert im Bereich Kunstgeschichte des Mittelalters. Der Hiddenseer Goldschmuck, das sind 16 einzelne Goldschmuckteile, die sind von Hiddenseer Fischersleuten gefunden worden in den 1870er Jahren, genauer gesagt von 1872 bis 1874. Und der ist einzeln am Strand gefunden worden, diese 16 Teile. Und ist dann nach und nach nach Stralsund ins Museum gekommen. Und das Ganze ist in Neuendorf passiert und dort sind die also im Verlauf dieser 2 Jahre zutage gekommen. Wie genau ist das passiert? Wer hat die gefunden? Das waren Fischersleute von Hiddensee, also EinwohnerInnen, Männer, Frauen und Kinder, die dort gelebt haben, von der Fischerei hauptsächlich. Und nach ihrer Auskunft ist das Ganze nach 2 Sturmfluten passiert. Im November 1872 gab es eine große und 1874 gab es dann nochmal eine. Und als sie die gefunden haben, was haben die damit gemacht? Die haben tatsächlich die ersten Teile an lokale Goldschmiede verkauft. Das hat man ganz oft gemacht damals, weil es eben Gold war, was man gefunden hat. Und da hat man zunächst den Materialwert gesehen. Und man muss sich vorstellen, dass diese Hiddenseer Fischersleute, gerade nach der Sturmflut, die hatten nichts mehr. Hiddensee ist zu der Zeit einmal in der Mitte zerteilt worden von den Wellen. Es gab riesengroße Zerstörung. Die Leute haben das Geld auch gebraucht einfach und haben das also zum Teil an Goldschmiede verkauft. Und aus deren Hand ist es dann über Umwege an das Museum in Stralsund gelangt und erst dadurch ist es bekannt geworden. Also erst ein paar Monate, nachdem man die ersten Stücke gefunden hat, wusste man auch, dass die existieren. Das heißt, die Goldschmiede haben gesehen, das ist was Besonderes und haben das dann direkt zum Museum gebracht? Das waren tatsächlich nicht die Goldschmiede, sondern das war in dem einen Glücksfall, der also eingetreten ist, war das ein lokaler Graf, der beim Goldschmied seines Vertrauens vermutlich zu Besuch war und bei ihm dieses Stück gesehen hat. Und der hatte ein Auge dafür, der hat erkannt, dass das irgendwie kein Modeschmuck ist, sondern was Altes und hat das angekauft und dem lokalen Museumsdirektor des, ja, damals hieß das Neuvorpommersches Museum für Stralsund und Rügen, und hat das dem Museumsdirektor Rudolf Bayer gezeigt. Und der als Fachmann hat natürlich gleich gesehen, okay, das ist tatsächlich was Altes. Wo kam das her? Und hat dann Nachforschungen angestellt und hat herausgefunden, dass das also von Hiddensee kommt. Und wie hat der Herr Bayer das eingeordnet, wo das herkommt? Das sieht ja jetzt nicht so nach norddeutschem Normalschmuck aus. Das ist eine Form, die in Norddeutschland eher selten vorkommt. Diese Schmuckform, das ist was Skandinavisches und das hat er rausgekriegt, indem er schon wenige Monate nachdem er von diesem einen Schmuckstück erfahren hatte, von dem lokalen Grafen, hat er rausgekriegt, indem er Briefe geschrieben hat nach Kopenhagen und nach Stockholm an seine Kollegen in den Museen dort. Und die hatten wesentlich mehr Funde von diesem Typ, von dem Stil. Das ist ein, ja, Stil, Kunststil, den man sogar nach diesem Fund im Nachhinein Hiddensee-Stil benannt hat. Und die konnten ihm relativ schnell Auskunft geben. Das ist ein Schmuckstück, was wahrscheinlich im südwestlichen Ostseeraum der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts entstanden ist. Das heißt, sie konnten es ganz genau zuordnen? Naja, so genau wie zweite Hälfte 10. Jahrhundert ist, das sind 500 Jahre. Ja, aber auf eine bestimmte Regierungszeit. Ja, das war eine Zeit, das ist aber tatsächlich erst später auf den Punkt gebracht worden von späteren Forschern, dass das möglicherweise mit der Regierungszeit des dänischen Königs Harald Blauzahn zusammenhängt. Der war in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts König von Dänemark. Und aus diesem Grund nimmt man an, dass das im Umkreis von seinem Hof entstanden ist. Aber ganz genau kann man es nicht sagen, denn das, was wir über den Schmuck wissen, das ist nur, dass der die und die Form hat, die und die stilistischen Eigenschaften. Und die sind ungefähr in der Zeit vor 1000 entstanden. Der Dänenkönig Harald Blauzahn ist aus unserem heutigen Alltag nicht wegzudenken, auch wenn das nicht so ohne weiteres auf der Hand liegt. Er war bekannt für seine besondere Form der vereinenden Kommunikation. So lud er zum Beispiel konkurrierende nordische Machthaber zu üppigen Festmahlen ein, und so gelang es ihm, rivalisierende Stämme zum dänischen Königreich zu vereinen. Diese Fähigkeit, Netzwerke aufzubauen, inspirierte die Informatiker, ihren damals neuen Funkstandard Bluetooth, Blauzahn, zu nennen. Und weiß man, wie der Schmuck nach Hiddensee gekommen ist? Da können wir auch nur spekulieren, leider. Da gibt es auch keine, wie so oft aus der Zeit, keine schriftlichen Aufzeichnungen darüber. Was wir wissen, ist durch verschiedene naturwissenschaftliche Untersuchungen, dass Hiddensee selber zu der Zeit nicht bewohnt war, also im 10. Jahrhundert. Und es gibt die Theorie, dass der also entweder durch Piraterie, also Seeräuber, die den irgendwie aus dem dänischen Königreich entwendet haben, dahin gekommen ist. Oder aber es gibt eine Saga, das ist eine Erzählung aus dem Mittelalter, die von Harald Blauzahn erzählt. Und der soll wohl im Umkreis der heutigen Insel Usedom gestorben sein. Und es gibt die Theorie, dass er auf der Flucht vor seinem Sohn, gab es Thronstreitigkeiten, nach Usedom geflohen ist und dann möglicherweise diesen Hiddensee-Schmuck auf Hiddensee vergraben hat. Aber da muss man natürlich wissen, wie ich gerade schon ausgeführt habe, wir wissen nicht, ob er ihn selber besessen hat. Das ist Spekulation. Spannend. Das ist eine richtige Schatzinsel-Saga. Der Schmuck ist dann im Stralsunder Rathaus in einer kleinen Vitrine ausgestellt worden. Nachts kam er in einen Eisenschrank. Über seinen Verbleib im Ersten Weltkrieg ist kaum etwas bekannt, außer dass er weiterhin im Rathaus in Stralsund ausgestellt war. Und wie ist es dann, als der Zweite Weltkrieg losging? Wie ist es dem Goldschmuck dann ergangen? Was war dann seine Reise? Da hat er tatsächlich eine Reise angetreten, und zwar zunächst nach Stettin. Das war dem Fritz Adler, dem Museumsdirektor, überhaupt nicht recht, aber das war der damalige Gauleiter, der gesagt hat, wir müssen das Gold des Museums sichern. Das muss in die nächstgrößere Stadt. Stettin war ja damals die pommersche Landeshauptstadt. Und das ist das heutige polnische Szczecin. Szczecin, genau. Und da wurde also der Schmuck entgegen dem Willen des Museumsdirektors hingebracht. Der war dagegen, weil er eben die Rote Armee schon anrollen gesehen hat. Aber am Sieg des Deutschen Reiches zu zweifeln, das ging natürlich gar nicht. Der hat dann auch eine scharfe Verwarnung bekommen und musste sich geschlagen geben. Aber der hat trotzdem dann in den folgenden Monaten immer wieder versucht, diesen Schmuck zurückzuholen. Und letztendlich ist es ihm auch gelungen. Und wie, da widersprechen sich die Quellen, die ich kenne. Manche sagen mit einem Motorrad, andere sagen mit einem Lastwagen. Aber Fakt ist, der ist auf jeden Fall dann also aus Stettin wieder zurückgekommen. Kurz bevor Stettin eingekesselt wurde von der Roten Armee. Und dann hat Fritz Adler ihn tatsächlich, und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil das eben genau das ist, was man zur Wikingerzeit auch mit den Schätzen gemacht hat. Er hat ihn vergraben, wie man das eben so macht mit Schätzen. Er hat ihn in eine Metallkassette getan, eingeschweißt, also zugelötet, Stadtsiegel der Stadt Stralsund drauf gepackt und hat ihn dann in der Nähe von Grimmen auf einem ehemaligen Rittergut vergraben. Und da lag er dann von 1945 bis 1947. Und was ist dann passiert? Dann durfte er ihn wieder ausgraben. Also dann hat er ein Gesuch gestellt bei der russischen Kommandantur in Stralsund und durfte ihn heben. Aber noch am gleichen Tag kam dann abends eben Besuch vorbei bei ihm in der Wohnung und hat den Schmuck konfisziert und mitgenommen. Wer kam da? Vertreter der russischen Kommandantur, die da eben diesen Schmuck eingezogen haben. Und dann war 3 Monate lang nicht klar, wo der ist. Und das Glück war aber, dass 1946 ein Gesetz erlassen wurde, nachdem Kulturgüter aus den Museen oder von denen man weiß, die sind zwar woanders versteckt worden, die gehören aber eigentlich den Museen, dass die also nicht, wie seit 1945 vielfach geschehen, nach Russland abtransportiert werden als Reparation für Kriegsverluste, sondern dass die an die Museen zurückgegeben werden, weil die Museen dann eben den Auftrag hätten, demokratische Ideale zu vermitteln und Bildungsarbeit zu leisten. Und so ist es dann mit dem Hiddensee-Goldschmuck auch passiert. Man hat den 3 Monate später dann der Stadt Stralsund wieder übereignet. Und seitdem ist er wieder im Stralsund-Museum. Es hieß dann, Sie haben ihn gerettet? Das ist die Frage, ne, wer die Geschichte erzählt. Es gab später zu DDR-Zeiten 1975 eine Ausstellung im, damals hieß es Kulturhistorisches Museum von Stralsund, wo das im Einklang mit der DDR-Ideologie so ausgestellt wurde, dass dieser Schmuck geborgen, also gerettet worden sei von der Roten Armee. Natürlich wurde verschwiegen, dass Fritz Adler darum gekämpft hat, den wiederzubekommen und dass er das war, der den ursprünglich vergraben und wieder geholt hat sozusagen. Der Wert des Hiddenseer Goldschatzes wird heute von der Versicherung auf 75 Millionen Euro angesetzt. Wenn man ihn ansehen möchte, kommt man an einem Besuch des Museums im Stralsunder Katharinenkloster nicht vorbei. Es wird zurzeit saniert, ist aber ab der zweiten Jahreshälfte 2026 wieder geöffnet. Es gibt aber auch eine digitale Ausstellung zum Thema Hiddensee-Schmuck, die unter www.vikinggold.org online anzusehen lohnt. Den Süden der Insel verlassend, zieht es mich nun nach Norden hin. Sehr viel schöner drückt es natürlich der Dichter Gerhard Hauptmann in seinem Gedicht Bernstein und Koralle aus, der ebenfalls ein Haus auf Hiddensee hatte. Ich stand im fernen Süden, im heißen Wunderland. Ich suchte meinen Frieden, ich übte meine Hand. Statt milder Stimmen schallen, statt der ersehnten Ruh, da glühten mir Korallen aus dunklen Locken zu. Sie glühten mir von weißer, Wollust geschwellter Brust, sie sprachen mir von heißer, unbändger Sinnenlust. Ich fand in Südens Gluten den süßen Frieden nicht. Mein Herz fing an zu bluten, fahl ward mein Angesicht. So kam es, dass gen Norden ich an zu wandern fing, hört, wie mir dort geworden, was ich zu suchen ging. Wenn man von Neuendorf nach Norden Richtung Fitte mit dem Fahrrad fährt oder wandert, fällt einem ein großer Gebäudekomplex mit vielen kleinen Häusern auf. Dies ist die Heiderose, deren Geschichte Marion Magas gut kennt. Heiderose ist ein Landgasthof, 1912 gebaut und von Bauern, die auf die Insel gekommen sind, vor dem Ersten Weltkrieg, bewirtschaftet zunächst und hat sich dann erweitert, ist ein Hotel geworden mit Landgasthof. Und in den 1950er Jahren wurde dieses Hotel, dieser Landgasthof, noch mehr erweitert durch einen Betrieb aus Suhl, nämlich Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Simson Suhl. Die haben für ihre Angestellten ein Feriendorf gebaut. Das sind Finnhütten. Ich weiß gar nicht genau wie viel, aber zwischen 20 und 30 Finnhütten. Und das war dann sozusagen die Art der FDGB-Urlaubsmöglichkeit auf Hiddensee. Das war generell ja verbreitet und bei dem Suhler Dorf, wie wir es immer noch nennen auf Hiddensee, da war das so, dass über die Saison 400 Urlauber kamen. Und das hat wohl ein rotierendes Prinzip gehabt, dass jedes Jahr auch mal ein anderer dran kam aus dem Betrieb. Und die konnten dann Urlaub machen im Sommer mussten das natürlich bezahlen, aber es war alles sehr, sehr preiswert und wurden von der Heiderose mit versorgt. Das war also immer die Maßnahme, dass eine Gaststätte, ein Hotel mit dazugehörte zu einem FDGB-Komplex, weil die Urlauber ja auch versorgt werden mussten. Und durften dann nur die Werktätigen dieses Betriebes dahin oder wurde das großflächiger verteilt? Das wurde großflächiger verteilt. Die Werktätigen dieses Betriebes, die haben halt dort gewohnt in den Ferienhäusern und in der Heiderose war es Hälfte reserviert für die Werktätigen dieses Betriebes, aber es war auch immer öffentlicher Betrieb. Es gab einen großen Saal, wo die Versorgung der Urlauber stattfand und eine Gaststube, die war immer offen und für alle. Und in diesem Saal wurde halt nicht nur die Versorgung aufrechterhalten, sondern 2 bis 3 Mal die Woche auch ein Tanzabend gemacht und der war auch öffentlich. Die Inhaber, also als die während der DDR-Zeit die Inhaber der großen Hotels in den Westen gegangen sind, also vom Hotel zur Ostsee und vom Hiddenkloster und irgendwie sowas, als sie weggegangen sind, was ist aus den großen Häusern dann geworden? Sind die automatisch übernommen worden vom FDGB oder? Die sind auf jeden Fall automatisch vom Staat erstmal übernommen worden und der Weggang der Hoteliers hing meistens mit dieser Verstaatlichung zusammen. In den 1950er Jahren, 53 bis 56, gab es ja in der ganzen DDR eine Verstaatlichung, also im Prinzip eine Enteignung, weil es in der Planwirtschaft keine Privatbetriebe mehr geben sollte. Und manche haben gesagt, dass sie das nicht mittragen wollen und dann geben sie ihr Haus auf und sind dann in den Westen gegangen. Und manche sind da geblieben, konnten, es hört sich im Nachgang jetzt absurd an, aber sie konnten, wenn sie wollten, auch in ihren Häusern noch arbeiten, waren nur nicht mehr die Besitzer, die Geschäftsführer. Und das ging dann in diese Organisation, in den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund über und wurde für die Urlauber genutzt. Also es war jetzt dann auch kein Privateigentum, sondern ging in dieses Urlauberverteilsystem über. Neben dem staatlichen Verteiler gab es aber auch noch eine andere Möglichkeit, Zimmer zu mieten. Jeder Hiddenseher durfte 2 Zimmer vermieten. Wenn er 3 oder 4 zur Verfügung hatte, musste er das 3. und 4. dem FDGB abtreten. Er hat zwar dann das Geld bekommen, aber ihm wurden die Urlauber zugeteilt. Aber 2 Zimmer, wenn die vorhanden waren, durften immer vermietet werden, privat. Und dadurch kamen eben natürlich auch Privaturlauber auf die Insel. Und meistens, wenn die noch nichts hatten und als Tagestourist auf die Insel kamen, Klinken geputzt haben, irgendwo kamen sie dann meistens fürs kommende Jahr unter, nicht mehr in der eigentlichen Saison. Und wenn man dann einmal, das hat sich bis heute gar nicht so sehr verändert bei der Privatvermietung, wenn man dann einmal im Gästefond im Pool drin ist, dann kommt man jedes Jahr wieder, wenn man das möchte. Also ich habe gelesen, dass wirklich Hühnerställe und alles Mögliche ausgebaut wurden. Ausgebaut nicht, sondern einfach auch mit vermietet. Das heißt, wenn Leute, die so gar keinen Luxus, gab es ja eh nicht, aber die so gar keinen Luxus brauchten, sondern nur ein bisschen Stroh, auf dem sie schlafen konnten und die Pumpe auf dem Hof mitgenutzt und das Plumpsklo, aber eben ein Dach über dem Kopf hatten, dann haben die im Hühner- oder Pferdestall geschlafen für 50 Pfennig die Nacht. Jetzt bist du da, ich stück Mit deiner Zukunft dabei, es ist schon lange klar. Du fühlst dich frei, wenn die Zukunft zur Gegenwart wird, hast du's getan, das Warten. Wirklich dein Plan, dann verschwindet die Zeit darauf, du in ihr. Wolken schlagen sollte, du bist nicht mehr bei dir. Die Zeit kehrt zurück und nimmt sich mehr von sich. In ihr bist du schneller, denn mehr bewegt dich. Der Moment ist die Tat, die du tust, Augenblick, denn dein Auge erblickt, was du tust und erschrickt vor dem Ding, was du kennst, weil es immer da war. Die Musik ist aus, man ist immer noch da. Hast du das gewollt? Hast du Angst zu beginnen? Doch jetzt ist alles anders, denn wir sind mittendrin. Es dreht sich nur um uns und es ist nichts wie bisher. Und es macht uns zu Brüdern mit dem Tag am Meer. Einer der vielen prominenten Gäste auf Hiddensee war Hans Fallada, der hier im Gasthaus Frese in Neuendorf wohnte und vor allem arbeitete. Sein Zimmer war in der oberen Etage. Seinen Roman »Kleiner Mann, was nun?« begann er im Oktober 1931 in Neuenhagen bei Berlin. Doch dann, nach der Hälfte des Buches, ereilt ihn eine Schreibblockade. Es schreibt nicht mehr in mir. Es arbeitet nicht mehr vor. Da fahre ich nach der Insel Hiddensee und ich renne über den Strand. Eigentlich friere ich immer. Und dann suche ich Bernstein oder ich schwatze und trinke mit den Fischern. Und immer wieder zwischendurch gehe ich in mein Zimmer und schreibe und schreibe. Es ist wie ein Rausch. Ich überschreite mein Quantum. Ich schreibe in einem Tag das zweifache, dreifache Pensum. Nun ist der Mokel geboren. Nun ist der Kinderwagen gekauft. Nun geht der Krach mit der Krankenkasse los. Weiter, weiter. Vor Weihnachten fährt er mit dem fast fertigen Roman nach Neuenhagen zurück. Ein Jahr später, im November 1932, erzählt er in der Radiosendung Funkstunde: Erinnern Sie sich, wie einmal mein Lämmchen zu Ihrem Jungen von der kleinen Insel spricht, auf der Sie nun leben, und draußen ist die wilde, weite, böse Welt? Nun, wir leben eigentlich alle auf solcher Insel, und jeder kann jedem Leides tun. Ganz unverbrannt kommen wir alle nicht durch. Aber so ein bisschen Anständigkeit, nicht wahr, unter kleinen Leuten? Das also habe ich gewollt. Nicht mehr. Mascha Kalecko schreibt auf Hiddensee in ihrem Gedicht, was man so braucht. Man braucht nur eine Insel, allein im weiten Meer. Man braucht nur einen Menschen, den aber braucht man sehr. Die Insel aus einer anderen Sicht beschreibt ein Dichter, der immer wieder auf Hiddensee Urlaub machte. Er war dort ein gern gesehener Gast eines internationalen Stars. 1929 kam er das erste Mal auf die Insel, begleitet von seiner Frau Leonharda. Die Reise der langen Nacht geht weiter Richtung Norden, nach Fitte. Flocking to the sea. Crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream. Weiden bis zum Rande großer Tümpel, wo im Röhricht Kiebitz ostert. Nackt im Sande purzeln Menschen selig töricht. Und des Leuchtturms Strahlen segnen eine freundliche Gesundheit. Andererseits, vor steiler Küste stürmen Wellen an und fliehen nach dem hohen Walde ziehen Butterbrote und Gelüste. Fischerhütten, schöne Villen grüßen sich vernünftig freundlich. Steht ein Häuschen in der Mitte, rund und rührend zum Verlieben, Karussell steht angeschrieben, dieses Häuschen zählt zu Fitte. Asta Nielsen, Grischach Mara, unsere Dänen, und der Russe. Auf dem Schaukelpolster wiegen sich zwei Künstler eng umschlungen, gar kein Schutzmann kommt gesprungen, doch im Bernstein träumen, fliegen. Dieses Gedicht »Insel Hiddensee« schrieb der Dichter und Autor Joachim Ringelnatz, ein enger Freund des Stummfilmstars Asta Nielsen. Sie drehte über 70 Filme in Deutschland und besaß seit 1928 ein Haus in Fitte. In ihren Memoiren, »Die schweigende Muse«, schrieb sie: Auf Hiddensee, einer Insel westlich von Rügen, schaffte ich mir ein kleines Landhaus an, in dem ich oft 4 Monate lang herrliche Ferien genoss. Schon die Reise dorthin erschien mir wie ein Märchen. Welch beschwingtes Gefühl hatte ich, wenn ich an einem strahlenden Maientag durch das reizende, gemütliche Stralsund bummelte und die letzten Einkäufe für den Haushalt machte, ehe das Schiff mich über das blaue Wasser weiterbrachte, wo die Möwen uns während der 2-stündigen Überfahrt zu Hunderten begleiteten. Eine halbe Stunde bevor wir anlegten, konnte ich bereits mein rundes Paradies entdecken, das Karussell, das auf seine Gäste wartete. Asta Nielsens Haus wurde von einem Architekten aus Berlin entworfen. Marion Margas. Also Max Taut ist ein Architekt, der in einer Dreier-Sozietät zusammengearbeitet hat mit seinem Bruder Bruno und einem Herrn Hoffmann. Und die haben zum Beispiel dem Bauhaus den Weg bereitet, weil die sich schon sehr zeitig mit englischer Gartenbauarchitektur beschäftigt haben und schon sich sehr früh mit Farbe beschäftigt haben. Max ist eher der Landschaftsarchitekt gewesen, Bruno der Städtebauer. Sie haben aber natürlich auch zusammengearbeitet und Max hat 4 Bauherren kennengelernt und deswegen 4 Häuser auf Hiddensee bauen können. Das erste war das Haus Müller, was dann von den Müllers wahrscheinlich durch die Inflation 1928 an Asta Nielsen verkauft worden ist. Das zweite war das Haus Weidermann, das steht genau neben dem Asta Nielsen Haus und ist immer noch in Privatbesitz, aber eine Nachfolgefamilie der Weidermanns. Beim Asta Nielsen Haus zum Beispiel, ganz spannend, dominieren das Runde. Da hat er geschafft, ein Haus rund zu bauen. Und beim Weidermann-Haus genau daneben, da dominieren Dreiecksgauben und Dreiecksformen. Und dadurch sieht das Dach dort auch aus, als würde es schweben. Und 2 weitere Bauherren waren auch Kaufleute. Es waren alles Kaufleute, die sich wahrscheinlich auch untereinander kannten und dann gegenseitig auch Empfehlungen gegeben haben. Kauf doch ein Stück Land auf Hiddensee und lass den Max Taut mal bauen. Dann gibt es im Kloster noch das Haus Pingel und das Haus Gehlen. Und das Haus Gehlen ist 1930 dann schon von den Biologen übernommen worden und ist später dann das Doktorandenhaus geworden und war vorher der Beginn der Forschungsanstalt der Biologen, wie es damals hieß. Und weil das so rund ist, beziehungsweise ganz rund ist es ja nicht, hat es diesen speziellen Namen auch bekommen. Das ist Asta Nielsen eingefallen. Ursprünglich hieß es Haus Müller. Und Asta Nielsen hat das Haus gekauft, als das Haus Müller 6 Jahre alt war. Und dadurch, dass Max Taut eine quadratische Grundform genommen hat und 2 sich gegenüberliegende Ecken abgerundet hat und das Dach dann auch so mitspielen lässt, das Dach macht die Rundung auch mit, dadurch hat das so eine Dynamik und es gibt auch 2 Windschutzmauern, die sich gegenüberliegen. Und als Asta Nielsen dieses Haus sah und das dann kaufen konnte, da hat sie gesagt, das wird mein Karussell. Aber durch Max Taut hieß es nicht so. Als der politische Wind auf Hiddensee in Richtung Nationalsozialismus drehte, hatte dies auch Auswirkungen auf Asta Nielsen, die sich eindeutig positioniert. Nirgends war man so jung, so froh und frei wie auf der Insel Hiddensee. Aber ach, wir hatten 1933 und die Stimmung verwandelte sich. Die dunkelhaarigen, intellektuellen Künstlertypen wurden von kräftigen, blonden Männern und breithüftigen Frauen mit Gretchenfrisuren abgelöst. Die stampften großspurig und laut über Felder und Weg und lachten schallend und herausfordernd. Kleine Jungen in braunen Hemden marschierten gruppenweise über die Insel, erhitzt und überanstrengt vom strammen Trampeln in der Sonnenglut. Es geschah, dass der eine oder andere ohnmächtig umfiel. Musste das sein? Auf! Übung macht den Meister! Man holte ein Glas Wasser und der Marsch wurde fortgesetzt. Flugzeuge rasten dröhnend über die Dächer. Gleise wurden über die Insel gelegt und Lokomotiven donnerten darüber. Schiffe kamen beladen mit eisernen Fässern. Was enthielten sie? Und wo blieben sie? Die Nordküste sollte verbreitert werden, erzählte mir eine Fischersfrau. Aha, darum wurde also der Weststrand vermessen. Die neue Zeit hatte Besitz von der Insel ergriffen. Ich hatte dort nichts mehr zu tun. »1933 verließ sie ihr Haus auf Hiddensee für immer. Sie ließ das Inventar zurück. Trotz intensiver Bemühungen der führenden Nationalsozialisten lehnte sie es ab, Filme für sie zu drehen und kehrt nach Dänemark zurück. 1955 wurde ihr Haus unter Denkmalschutz gestellt und 1989 kaufte die Gemeinde es von den Erben Asta Nielsens. So ist es heute auch von innen zu besichtigen. Eine weitere international bekannte Künstlerin besaß ebenfalls in Fitte ihr Sommerhaus. Die Tänzerin, Tanzlehrerin und Schulleiterin Gret Palucka. Mit 18 Jahren wurde sie Schülerin der damaligen Ikone des Ausdruckstanzes Mary Wigman. Schon bald nach ihrer Tanzausbildung ging Gret Palucka eigene Wege und gründete 1925 ihre eigene Schule für Tanz. Sie war bekannt für ihre enorme Springkraft und gestaltete Solo-Tanzabende mit Ausdruck und dem ihr eigenen Humor. Ihren Tanz Serenata, nach der Musik von Isaac Albéniz, zeigte Palucka erstmals am 3. Oktober 1932. Es stellt einen ersten Höhepunkt ihrer Karriere dar. Privatpersonen wie Palucka durften eigentlich gar keine neuen Häuser auf Hiddensee bauen. Eigentlich, wie die Inselchronistin Marion Margas weiß. Das waren absolute Ausnahmen. Bei Gret Palucka hing es damit zusammen, die war ja sehr zeitig und mutig schon eine Solistin. Die hatte 1926 bereits ihre Palucka-Schule eröffnet und sich da sehr verdient gemacht, sich irgendwie im Nationalsozialismus durchgeschlagen, weil sie dann ihre Schule schließen musste. Und sie hatte eine Affinität zu Inseln. Sie war auf Sylt und sie war auf Hiddensee. Und als sie dann 1948, in meiner Erinnerung war das 48, zum ersten Mal auf Hiddensee war, hat sie sich so in die Insel Hiddensee verliebt, dass sie dann Sylt untreu geworden ist und dann gefragt hat, ob sie sich dort ein Sommerhaus bauen lassen darf. Und sie durfte. Ich treffe Hanne Wandke, eine von Palukkas Ballettschülerinnen an der Palucka-Schule für Tanz in Dresden, die nach Palukkas Tod Hochschule für Tanz geworden ist. In Hanne Wandkes gemütlichem Wohnzimmer erinnert sie sich an ihre ehemalige Lehrerin Gret Palucka, die sich einfach nur Palucka nennen ließ. Frau Wandke, wann und wie haben Sie Gret Palucka kennengelernt? Ich wurde zur Eignungsprüfung vorgeladen und da saß auch Palucka vorn und hat die Prüfung abgenommen. Alle anderen Kinder hatten schon Ballettunterricht gehabt und ich hatte überhaupt keine Ahnung. Hab alles falsch gemacht und kam auf die Seite, wo die Kinder aussortiert waren. Da meldete sich Palucka und sagte, wir machen eine andere Art von Tanzübung. Der Pianist spielt euch jetzt eine Musik vor und ihr reagiert einfach tänzerisch. Und mir hat es sofort sehr gut gefallen und ich habe losgelegt wie verrückt. Es gab also die Abteilung, wo die Kinder, die für den klassischen Tanz geeignet waren, auf die eine Seite kamen, die anderen auf die andere, die waren aussortiert. Aber ich kam wieder zurück, weil Palucka gesagt hat, du kommst jetzt mit in diese Abteilung der Kinder, die aufgenommen werden. Und so habe ich das erste Mal Palucka kennengelernt und war an der Palucka-Schule aufgenommen. Während Ihrer Ausbildung an dieser Schule ist Ihr Verhältnis dort irgendwie, man sagt ja, dass Sie eine Ihrer Lieblingsschülerin waren, ist das in welcher Form enger geworden? Naja, das hat sich mit der Zeit so entwickelt. Sie hat ja das Fach Neuer Künstlerischer Tanz unterrichtet. Das war die Nachfolge des Ausdruckstanzes, den sie selbst bei Mary Wiegmann, ihrer Lehrerin, erlebt hatte. Aber da sie ein ganz anderer Bewegungstyp war, hat sie gesagt, ich werde nicht meine Art von Tanz, weil sie ja solistische Tänzerin war, Ausdruckstanz nennen. Ich sage einfach, das ist neuer Tanz oder neuer künstlerischer Tanz später. Und dieses Fach hat mir besonders viel Freude gemacht und da war ich auch viel besser als im klassischen Tanz. Das Verhältnis von Palucka zu ihren Schülerinnen war oft enger, als man es erwarten würde. So erhielt sie hin und wieder von diesem Besuch in ihrem Haus auf Hiddensee. Hanne Wandke war mindestens 3 bis 4 Mal zur Sommerzeit bei ihr zu Besuch. Also an eine Sache kann ich mich sehr lebhaft erinnern. Es war ein sehr heißer Sommer, als ich sie besucht habe. Und da sagt sie, wir gehen jetzt mal ein bisschen auf Wanderschaft. Und da habe ich eigentlich erwartet, dass man so einen Spaziergang macht und mich nur gewundert, dass sie einen Rucksack mitnahm, einen kleinen Rucksack. Dann hatte sie immer so Hemden an, also Männerhemden eigentlich und Jeans. Damals kam das ja auf mit den Jeans, die unten so ausgefranst abgerissen waren. Also sie hatte so eine hellblaue Jeans an und ein kurzärmeliges Hemd und ein Basecap. Und diesen Rucksack eben. Und ich hatte einen langen, dünnen Wickelrock mit, den ich dann nach oben gerollt habe, weil es so heiß war. Sie ging immer vorne weg und hatte einen Schritt drauf, dass ich kaum mitkam. Aber sie war ja auch schon über 80 damals. Und habe ich immer zu tun gehabt, dass ich hinterherkam und sage, Palucka, du läufst mir zu schnell. Und sage, na, da komm doch mal ein bisschen schneller und so. Wir müssen ja noch ins Wieseneck zuerst und so. Und wir gingen jedenfalls von Fitte bis nach Kloster über diese schönen Wege. Und sie hatte einen Schritt drauf, dass ich nur gestaunt habe. Also zuerst sind wir eingekehrt bei irgendwelchen Bekannten von ihr, vorm Wieseneck, kurze Begrüßung und sie bekam einen Blumenkohl von diesen Leuten, die ja alle einen Garten hatten. Da hat sie den Blumenkohl in den Rucksack gesteckt und sagte, komm, wir gehen weiter. Im Wieseneck bekam sie Salat und einige Kartoffeln. Alles ging in diesen Rucksack. Und so sind wir weitergepilgert von einer Stelle zur anderen. Und sie hat überall Lebensmittel bekommen. Also meistens Gemüse. Wir hatten ihr ja auch, manchmal ist es ja auf Hiddensee schwierig gewesen mit der Ernährung. Und wir hatten ihr immer Pakete geschickt. Andere Schüler haben das auch gemacht. Ja, und so ging sie mit mir über die Insel und hat überall von den Leuten mal ein paar Eier gekriegt und na, so Verschiedenes. Und dann diesen ganzen Weg wieder zurück, wo ich schon ziemlich erschöpft war und weil diese Hitze so groß war, habe ich nur gestaunt, dass Paluca durchgehalten hat, also viel besser als ich. Noch heute, lange nach Palucas Tod, kommen die Schüler der Paluca Hochschule für Tanz jeden Sommer nach Hiddensee. Wie ist es dazu gekommen, dass es dann irgendwann die Paluca Tanzwochen gab? Ja, das war im Jahr, ich glaube, 97. Da hat der Pianist von Paluca, Peter Jaschow, der auch zum Teil mein Pianist war, und Professor Dr. Ralf Strabel, der Tanzwissenschaftler, der auch an der Paluca-Schule war. In irgendeinem Gespräch haben wir einfach gesponnen und gesagt, also wir müssen doch Hiddensee bevölkern mit Tanz. Und haben uns ein Programm ausgedacht mit Schülerinnen und Schülern, die immer 10 waren. Und das ging, glaube ich, 1997 los. Und seit da gibt es die Tanzwochen auf der Insel Hiddensee, also Paluca-Tanzwochen, gibt es immer noch. Wie haben Sie denn angefangen, diese Tanzwochen vorzubereiten? Ist ja doch ein ziemliches Projekt, so 10 junge Menschen da hochzubringen während der Hochsaison. Ja, man musste erst dafür sorgen, dass man eine Unterkunft bekam. Aber das war eigentlich weniger ein Problem, weil diese Kultur, Mensch, der damals das Sagen hatte auf der Insel, gesagt hat, das fehlt uns noch, der Tanz. Und wir werden Unterkünfte finden für euch. Das war einmal im Rüstzeitheim und auch bei unterschiedlichen Privatleuten. Aber meistens war es von der Kirche aus Kloster eine Möglichkeit, wo man Unterkunft bekam und unter anderem auch in Neuendorf in der Kirche. Also wurden Matratzen hingelegt und man konnte sehr gut übernachten und von dort aus immer starten jeden Tag an eine andere Stelle und am Strand. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Paluca wollte ihr Haus eigentlich ihrer Schule vererben. Als sie jedoch nach der Wende erfuhr, dass sie von Mitarbeitern ihrer Schule bespitzelt worden war, widerrief sie ihr Testament. Die Verwandten, die das Haus schließlich erbten, versteigerten es. Und wir haben versucht, mit Händen und Füßen zu reden und zu sagen, wir brauchen dieses Haus für die Schule. Da ist eine Tradition dahinter und wir wollen das Haus unbedingt erhalten. Es verging nicht viel Zeit und es wurde gesagt, ja, wir werden das Haus unter Denkmalschutz stellen. Aber das hat dann nicht stattgefunden. 2 Tage bevor der Denkmalschutz gegriffen hätte, kamen Bulldozer und haben das Haus abgerissen. Das war so die Geschichte. Als Paluca dann verstorben war, sie hatte eine Verfügung irgendjemandem gegeben, dass sie einen ganz schlichten Stein nur, einen Feldstein als Grabstein haben wollte. Und dann ist man auf die Suche gegangen und hat einen großen Feldstein mit ihrer Unterschrift, nee, nicht Unterschrift, es ist nur in Druckbuchstaben steht nur Paluca. Und jedes Jahr, wenn die Tanzwochen sind, ist meine letzte Station mit den Schülern, dass wir auf den Friedhof gehen. Im kleinen Kirchlein habe ich dann immer weiße Blumen, die Paluca sehr liebte. Eigentlich nur weiße Blumen oder Wiesenblumen mochte sie sehr gern. Und ich habe immer weiße Blumen vorbereitet. Jeder Schüler nimmt ein Sträußchen weiße Blumen und wir pilgern zu ihrem Grab und jeder gibt diese weißen Blumen zwischen die Hecken, die inzwischen angepflanzt wurden. Ja, das sieht immer sehr schön aus und es ist feierlich, weil auch eine Menge Leute da immer mit uns hinpilgern. Und das ist dann der Abschluss dieses Tages von der Tanzwoche. Ein weiteres geschichtsträchtiges Haus, das in Fitte aber noch steht, hebt sich von den anderen Häusern durch eine besonders kräftige Farbgebung ab. Wie kam das dazu, dass sich da jemand entschlossen hat, diese Scheune blau zu malen? Das war eine Bäckerscheune. Es gab eine Bäckerei in Fitte, die Bäckerei Schwarz, die dann zu DDR-Zeiten die Bäckerei Löwe war. Und in Kloster die Bäckerei Kasten. Und zur Bäckerei in Fitte, zur Bäckerei Schwarz, gehörten die Mühle, die es auch noch gibt, gegenüber von der Surfschule. Und die Scheune, wo die Geräte drin standen, also Traktoren und sowas, was man für die Landwirtschaft braucht. Von welcher Jahreszahl reden wir jetzt? Na, so Anfang des 20. Jahrhunderts. Und 1907 ist Henny Lehmann auf die Insel gekommen. Die hatte Rückhalt durch einerseits ihren Mann, andererseits durch ein halbwegs vermögendes Elternhaus. Und deswegen konnte sie einen Architekten beauftragen, das Haus, was neben der Scheune steht, zu bauen. Das war nämlich die Villa der Familie Lehmann. Und Henny Lehmann war Malerin und hat dann im Laufe der Jahre eigentlich angestrebt, schon vor dem Ersten Weltkrieg. Dann kam der aber dazwischen. Deswegen hat sie dann 1919 oder 18 die Scheune von der Bäckerei gekauft, weil die nicht mehr genutzt hatten. Und hat daraus die Kunstscheune gemacht. Und diese blaue Farbe, die geht praktisch auf Henny Lehmann zurück. Sie wollte einen Blickpunkt haben. Blau war ab den 1910er Jahren was Besonderes. In den 20ern bekam sie nochmal eine andere Bedeutung, die blaue Farbe, in verschiedenen architektonischen Richtungen, unter anderem auch die Frankfurter Küche. Aber so weit war Henny Lehmann noch gar nicht. Sie hat einfach einen Blickpunkt herstellen wollen und es hat daraus die Kunstscheune gemacht. Die Malweiber, die dann nach Hiddensee gekommen sind, die sich schon aus anderen Zusammenhängen kannten. Zwischen 1904 und 1907 haben sich viele Künstlerinnen, die sich entschieden haben für die Kunst, meistens gegen Familiengründung, weil in den seltensten Fällen beides funktionierte. Bei Henny Lehmann funktioniert es, weil Geld und ein verständnisvoller Mann da war. Da haben die sich in Paris eingeschrieben in die Universitäten, weil in Deutschland durften die Frauen auch erst ab 1919 studieren, eine akademische Ausbildung bekommen. Und da sind etliche nach Paris gegangen. Dort konnten sie sich als Gasthörerin einschreiben und haben schon mal so ein bisschen Akademisches geschnuppert. Haben sich dann dort getroffen, haben sich in Berlin und anderen Zusammenhängen auch in Künstlerinnenvereinigungen zusammengeschlossen, weil nur so hatten sie die Möglichkeit, Öffentlichkeit zu erlangen. Alleine hätten sie es nicht geschafft. Und als dann Henny Lehmann Hiddensee für sich als Lebensmittelpunkt auserkoren hatte, hatte sie die anderen, die sie kannte, auch gefragt, ob die mit rein möchten und ob sie so einen Hiddenseer Künstlerinnenbund gründen möchten. Und das ist dann 1919 passiert. Und in dem Bund sind etwa 20 Frauen und 10 etwa waren, also Hälfte waren Jüdinnen, Hälfte waren Nicht-Jüdinnen. Und es gibt kein wirkliches Auflösedatum des Bundes, weil die Nicht-Jüdinnen gesagt haben, okay, dann machen wir auch nicht weiter, wenn ihr nicht mehr dürft. Aber die Bilder, die dort in der Scheune hingen, die blieben hängen. Und eine Elisabeth Niemeyer, die eine geschiedene Frau von dem Nikolaus Niemeyer war, der die Decke in der Inselkirche auf Hiddensee ausgemalt hat, die wollte eine räumliche Trennung und hat dann praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil Henny Lehmann durfte die Scheune auch nicht mehr besitzen als Jüdin. Und Elisabeth Niemeyer hat dann die Scheune gekauft und ließ die Bilder hängen und hat dann da auch gewohnt und war sozusagen die Scheunenmutter, die auch für alles aufgepasst hat. Henny Lehmann war nicht nur Malerin, sondern sie hat auch Gedichte geschrieben. Wie dieses, Der Sturm der Nacht. Der nächt'ge Sturm umschreit mein einsam Haus. Er packt mit hartem Griff die Fensterladen und stößt sie auf, der ersten Träume Faden zerreißt. Ich schaue in die Nacht hinaus. Mir ist, als sehe ich im Wirbelbraus zwei Frauen auf den blattverwehten Pfaden, die wilde Tänze in dem Mondlicht baden. Dann löscht den Spuk ein Schatten plötzlich aus. Ein Rauschen kommt. Es schlagen schwere Tropfen, gleich hämmern auf den Boden, dumpf und hohl. Sie rinnen weinend nieder von den Zweigen. Das ist, als ob viel tausend Herzen klopfen. Und alle diese Herzen kenn ich wohl. Und alle diese Tränen sind mein eigen. Haben die Frauen dann auch in der Scheune gewohnt? Nee, gewohnt haben sie, außer Henny Lehmann in ihrer Villa mit ihrer Familie. Ansonsten haben die bei Fischerfamilien sich eingemietet. Manchmal haben sie das Quartier mit Geld bezahlt, manchmal mit Bildern. Es gibt in den Fischerhaushalten auch viele Bilder, weil sie dann auch oft gegen Kost und Logis und Bilder bekommen haben. Und in der Scheune haben sie praktisch nur gearbeitet und ausgestellt. Und die haben was ganz Besonderes gemacht. Die haben so Gemeinschaftsausstellungen gemacht, haben sich übrigens auch mit den Ahrenshobern, mit den Wopswedern ausgetauscht. Es gab damals diesen Konkurrenzbegriff nicht, sondern man hat wirklich gemeinsam agiert. Und in der Blauen Scheune, die Hiddenseer Künstlerinnen, jeder hatte mal Dienst, weil alle 20 in der Scheune, da hätten gar keine Bilder mehr Platz gehabt. Und egal, welches Malweib gerade Dienst hatte, die haben immer Mittwoch und Sonntagvormittag geöffnet. Egal, welches Bild verkauft wurde, wurde der Erlös durch alle geteilt. Also wirklich was ganz Besonderes, ne? Schon in der Zeit. Haben die sich selbst Malweiber genannt? Ja, weil sie haben den Begriff benutzt, denn aus der Kunstkritik kam der erstmal despektierlich gemeint. Und sie haben dann gesagt, wir verwenden diesen Begriff jetzt, da weiß jeder, was gemeint ist. Und vielleicht schaffen wir den ins Positive umzukehren. Und sie haben es tatsächlich geschafft. Die Jüdinnen haben es nicht mehr erlebt, weil sie ja vorher ermordet worden sind oder in den Freitod gegangen sind. Aber die Nicht-Jüdinnen, die so bis in die weit in die 50er, 60er Jahre gelebt haben, die haben es noch erlebt, dass Malweib ein positiver Begriff geworden ist. Und die heutigen Künstlerinnen von Hiddensee, die sind stolz darauf, wenn man sie modernes Malweib nennt. Was ist denn der Hauptunterschied, würden Sie sagen, zu den männlichen Künstlerbünden? dieser Zeit. Also der Hauptunterschied ist, dass die Männlichen das nicht mussten und die Weiblichen überhaupt eine Chance hatten, nur in die Öffentlichkeit zu kommen, indem sie sich zusammengeschlossen haben. Und es ist unglaublich, dass die meisten der Frauen bis heute nicht im Künstlerlexikon verzeichnet sind. Ich habe das genau recherchiert, weil mein Buch über die Malweiber von Hiddensee, das habe ich 2008 in der ersten Auflage veröffentlicht. Und da gab es im Hiddenseer Museum eine Ausstellung, da konnten wir das ganze Museum nutzen, wo 8 Künstlerinnen ausgestellt worden sind, so 90 oder 100 Bilder. Viele übrigens Leihgaben auch von Insulanern. Und da habe ich Führungen gemacht durchs Museum und habe eine Frau kennengelernt, die mir erzählt hat, sie arbeitet gerade an der Aktualisierung des Künstlerlexikons. Das muss man wohl alle 5-6 Jahre machen. Und sie würde das gerne mit aufnehmen. Und da habe ich gesagt, also die Texte, die ich geschrieben habe, die könnte ich ihr gerne unentgeltlich zur Verfügung stellen. Das Bildmaterial, was ich da eingearbeitet habe, das muss ich mir ja auch erwerben, auch eine Lizenz dafür. Ich kann das nicht einfach verwenden und schon gar nicht weitergeben. Und das macht Arbeit und kostet Geld. Und das war zu viel, dass die wirklich bis heute nicht im Künstlerlexikon stehen. Bis heute. Die Einzige, die es geschafft hat durch den Worpsweder-Hintergrund, ist Paula Modersohn. Alle anderen nicht. Und die sind so großartig. Die sind so mindestens gleichwertig mit den männlichen Künstlern, aber haben es nicht geschafft ins Künstlerlexikon. Könnten Sie sich noch mal erzählen, was sind Brotbilder? Brotbilder hat unter anderem Elisabeth Büchsel ins Leben gerufen, denn Elisabeth Büchsel hat auch bei den Hiddenseer und Fischern gewohnt, mit denen auch Plattdeutsch gesprochen. Sie kam ja aus Stralsund. Und wenn sie ihr Quartier oder Dienstleistungen nicht mit Geld bezahlt hat, sondern mit Bildern, dann hat sie diese Bilder Brotbilder genannt. Und das haben dann manche so übernommen, manche andere. Die Scheunenmutter Elisabeth Niemeyer ist in den 1950er Jahren altersbedingt zu ihrer Nichte auf das Festland gezogen und hat die blaue Scheune dem Maler und Innenarchitekten Günther Fink verkauft. Der hatte das Know-how, die in die Jahre gekommene Scheune instand zu setzen und mit einer Heizmöglichkeit zu versehen. Nach seinem Tod verkaufte seine Witwe Helga Fink die Scheune an Michael und Cornelia Müller-Degenhardt, ein kunstaffines Paar aus Berlin, das die Scheune für die Besucher weiterhin zugänglich macht. Fitte gilt als die Hauptstadt der Insel, mit gut 500 Einwohnern. Die 1907 geborene Mascha Kalecko hat diesen Ort in ihrem Gedicht »Kurzer Reisebericht« beschrieben. In diesem Dorfe gibt es einen Bürgermeister, eine so gut wie freiwillige Feuerwehr und hinter Moor, als einzige böse Geister, dazu ein Kurhaus. Und, ach ja, das Meer. Die Fischer haben Haut wie Pergament, ein hartes Los und keinen Hang zur Scholle, nebst einem nördlich kühlen Temperament, was man im Kurprospekt vergleichen wolle. Die Großstadtgäste kommen wegen der gesunden Luft. In ihrer Freizeit lieben sie die Natur und machen mit der kärglichen Figur Figur, dass sich die immerhin runden Flundern wundern. Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go, but I fell in love on the seaside. On the seaside. In the seaside. Bei meinem weiteren Spaziergang durch Fitte sehe ich südlich des Hafens ein Schild, das zum Yoga im Strandhotel einlädt. Ich folge ihm und treffe eine junge Frau, die mich freundlich in den lichtdurchfluteten Yogaraum führt. Die Übungsstunde ist gerade zu Ende. Die Matten werden zusammengerollt und wir haben Zeit für ein Gespräch. Ich bin Nele Meinhof. und ich arbeite auf Hiddensee, bin auch hier aufgewachsen und betreibe seit ungefähr 2 Jahren mit meiner Freundin eine Pension mit Café und Yogaraum. Wo auf Hiddensee sind Sie denn aufgewachsen? Ich in Fitte. In Fitte, mhm. Da wo jetzt auch das Strandhotel ist? Genau, also im Prinzip einmal auf der anderen Seite. Wir sind ja jetzt an der Boddenseite und ich bin sozusagen an der Strandseite aufgewachsen. Wie ist es denn in der Schule gewesen? Da sind ja alle in eine Klasse quasi gegangen, oder? Ja, also es sind sehr kleine Klassen. Also es hat auch immer mehr abgenommen, die Jahrgänge über mir, also ich bin 87 geboren, die Jahrgänge über mir, die waren noch größer. In meiner Klasse waren zum Beispiel nur 8 Schüler, dann gab es auch mal wieder eine Klasse nach mir, da waren 20, aber das war schon außergewöhnlich. Das klingt nach idealen Bedingungen eigentlich. Also es hat auf jeden Fall Vorteile, viele würde ich auch sagen. Es wird natürlich jeder irgendwie mitgenommen, man kann auf alles eingehen. Man ist aber auch ein bisschen verwöhnt, wenn man dann woanders zur Schule geht oder irgendwo in ein anderes Leben kommt, dann rechnet man auch nicht damit, dass plötzlich so viele Leute die Aufmerksamkeit mit einem teilen. Also ich bin mit 13 dann aufs Gymnasium gewechselt und war völlig überfordert, weil ich kannte meine 8 Schüler und war plötzlich in der Klasse mit 30. Und da gewöhnt man sich natürlich auch dran, aber man ist hier trotzdem sehr behütet, auch in der Schule. Sie sind ja dann aber offensichtlich erstmal von Hiddensee weg. Wie war Ihr weiterer Weg nach dem Gymnasium? Wo sind Sie aufs Gymnasium gegangen? War das auf Bergen, auf Rügen, genau. Ich bin mit 13 aufs Gymnasium gegangen und habe die Woche über bei meinen Großeltern gewohnt und war dann am Wochenende nur hier. Und wie ist danach weitergegangen? Dann hatte ich dort Abitur gemacht und dann habe ich angefangen zu studieren und war einige Jahre im Ausland und war dann wieder in Berlin und dann war ich wieder hier. Was haben Sie studiert? Tourismus, Management und Marketing. Das ist natürlich passend. Was war der ausschlaggebende Punkt, dass Sie gesagt haben, Sie gehen von einer quirligen Stadt wie Berlin wieder zurück auf die kleine Insel? Dauerhaft war mir Berlin zu viel. Ich mag eigentlich den Wechsel ganz gern. Aber fürs Dauerhafte finde ich die Ruhe auf Hiddensee besser und für mich und für meine Familie sowieso. Ich fahre jetzt auch oft noch nach Berlin, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche ein bisschen mehr Menschen oder ein bisschen mehr Leben um mich rum. Aber damals war es mir zu viel. Und ich wusste auch nicht ganz so richtig, wo es mich so beruflich hinschlägt. Und ich wusste, dass hier meine Hilfe gebraucht wird. Und dann bin ich damals zurückgekommen. Mir die drohenden Farben des Nordens, die tropfende Stille der schneelosen Nacht. Schenk mir die ängstlichen Lichter des Morgens, das Knistern der Dünen, den Sturm, der laut lacht. Schenk mir den klirrenden Atem der Kälte, die nahtlosen Schnüre des Regens am Meer. Schenk mir den Nebel, der alles entstellte, die tiefschwarzen Nächte und Wolken wie Teer. Der 1771 geborene Historiker Johann Jakob Grümke schrieb in seinem Buch Streifzüge durch das Rügenland: Ein auffallendes, wenngleich bekanntes Phänomen ist es, dass alle Insulaner eine besondere Anhänglichkeit in ihr Heimatland haben. Bei den Hiddenseern zeigt sich aber diese Vorliebe für ihr süßes Ländchen in einem so hohen Grad, dass sie es nirgendwo aushalten können, sondern immer wieder nach ihrer, wie sie wähnen, von Gott hochbegnadeten Insel zurückkehren. Und man hat Beispiele, dass alte Seeleute nach vielen Jahren sich wieder einfanden, um in die väterliche, räucherige Torfhütte einzukriechen. Dat süte Lenneken, das süße Ländchen, so wird die Insel liebevoll von seinen Einwohnern genannt. Johann Franz Zöllner schrieb 1797 über die Einwohner von Hiddensee, die damals in jenen Torfhütten lebten. Nur wenige Häuser sind ordentlich mit hölzernem Fachwerk ausgeführt. An den meisten sind nur die Eckpfeiler und einige Zwischenpfosten von Holz. Das Übrige ist von Torf, wie ein Schwalbennest zusammengekleckst. Ein Teil der Wand ist von Feldstein aufgemauert. Ein anderer ist Fachwerk, das Übrige ist von Torf. Mit dem letzten werden gewöhnlich auch die dichten Wände gegen die Wetterseite zu von außen belegt. Und zur Abwechslung sieht man statt des Torfs auch wohl Seetang oder Feldsteine angewandt. Inwendig waren diese armseligen Wohnungen noch reinlich genug. Selbst Gastbetten fanden wir in einem Verschlage unter dem Heuboden. Gewöhnlich stehen die Betten in solchem Verschlage, die durchaus das Ansehen von Schiffskojen haben. Die Räucherkammern rochen unerträglich, weil bloß mit Torf gefeuert wird und die Fische, die darin hängen, eine sehr widrige Ausdünstung verbreiten. Da diese Hütten keinen Schornstein besaßen, nur kleine Lüftungslöcher, konnte der Rauch und Qualm kaum entweichen. Darum wurden sie Räucherkarten genannt. Diese Karten wurden mit allem zusammengebaut, was man finden konnte, wie zum Beispiel Teilen von gekenterten oder gestrandeten Schiffen. Das hatte einen ganz bestimmten Grund, wie Johann Franz Zöllner weiter erzählt. Die sehr elende Bauart ist größtenteils die Folge von dem Holzmangel auf der Insel. Sie hat ehedem große Waldungen gehabt, aber die letzten hat noch Wallenstein wegbrennen lassen, um den Dänen das Bauholz, welches sie von hier erhielten, zu entziehen. Das ist lange her. Doch damals wie heute erwartet den Gast ein typisches Geräusch der Insel, das Pferdegetrappel. Da die Insel autofrei ist, werden Touristen und Waren, bis auf wenige Ausnahmen, mit Pferdekutschen befördert. Matthias Neubauer ist so freundlich und nimmt mich mit auf eine Fahrt in seiner Kutsche, von Fitte nach Kloster. Ich habe hier mit den Pferden auf Fittensee 1991 angefangen. Also kurz nach der Wende oder Wiedervereinigung, wie man auch immer das nennt. Und ja, war so eine Idee, hier mit Pferden was zu machen. Ich komme eigentlich von der Insel Rügen ursprünglich. Meine Eltern oder mein Vater hatte die Idee, hier auf Wittensee ein Fuhrgeschäft zu eröffnen. Und dann haben wir das probiert. Ein paar Pferde gekauft und nach Wittensee übergesetzt und dann ging es los. Und wann war das? Das war 1991. Und dann kam noch 1992 die Gründung eines Landwirtschaftsbetriebes dazu. Haben dann hier Wiesen gepachtet auf der Insel und haben das dann so stückweise ausgebaut. Und dann wurde es immer mehr. Erst mit 3 Gespannen, jetzt sind wir so in der Hochsaison mit 6 Gespannen unterwegs. Haben auch Pferdezucht. Alle Pferde, die wir hier so vorm Wagen haben, unsere Gespanne, sind aus eigener Nachzucht. Auch die beiden hier, die hier vor dem Wagen laufen. Mhm. Ne? Wie viele Touren machen die Pferde so am Tag? Die machen heute nur eine, weil die haben ihre erste Runde in diesem Jahr. Die hatten nämlich Winterurlaub bis gestern. Und in der Hochsaison? Und in der Hochsaison sind wir unterwegs mit den Pferden immer so zwischen 10 und 16 Uhr bzw. 17 Uhr und haben vielleicht so 3-4 Fahrten am Tag. Je nachdem. Je nach Nachfrage. Wir haben auch deutlich mehr Gespanne als Wagen. Haben nachher so in der Saison um die 6 Fahrzeuge im Einsatz, haben aber um die 20 Gespannpferde einsatzbare. Und dann wird es immer so eingeteilt, dass die Pferde immer in der Woche so ungefähr 4 Tage arbeiten. Dass die jetzt nicht 7 Tage die Woche durchlaufen. Die Kutscher haben ja auch mal frei, kommen ja auch noch dazu. Und dann haben die Pferde auch mal einen freien Tag. Aber sie müssen schon ihr Futter verdienen, ne? Und das kommt nicht vom Rumstehen. Und wie viel Platz haben die dann auf ihren Wiesen? Wir haben hier große Flächen. Die Wagenpferde laufen alle zusammen in einer Herde. Und das ist eine Koppel von um die 20 Hektar, wo die da laufen. Das ist schon relativ groß. Sind immer draußen. Werden nur in den Stall geholt, wenn sie arbeiten. Das heißt, wir müssen dann morgens losgehen, die Pferde von der Koppel holen, füttern, putzen, anspannen und so weiter. Und wenn die mal einen freien Tag haben, dann bleiben die halt auf der Weide. Und werden auch sehr robust gehalten. Die kommen also jetzt nicht wegen jedem bisschen in den Stall oder so. Das heißt, richtig im Winter, wenn es bitter kalt ist, sind die auch draußen? Dann sind die meisten Pferde draußen, ja. Was für eine Rasse? Das sind Kaltblüter, schwere Arbeitspferde. Mecklenburger Kaltblut, sagt man so landläufig. Und die anderen beiden, die kleinen, das sind Norweger, sagt man. Wieder. Mhm. Ja, das sind Kleinpferde. Und wie lang ist so eine Tour? Wir sind jetzt von Kloster nach Fitte so circa 2,5 Kilometer unterwegs gewesen. Und jetzt das Ganze nochmal zurück. Nur mit den Umwegen, die man jetzt hier am Hafen noch macht, kommen wir vielleicht auf knapp 6 Kilometer Strecke, die wir dann heute gemacht haben. Aber in der Saison, wenn die Pferde im Training sind, dann machen die auch ihre 20, 30 Kilometer am Tag. Ne? Manchmal sogar mehr. Wie viele Fuhrunternehmen gibt es denn hier? Ja, wir sind nicht mehr so viele wie anfangs. Ne? Im Kloster sind es noch 2. In Fitte ist einer. Und in Neuendorf ist auch einer. Ne? Das ist also deutlich weniger geworden als vor 20, 30 Jahren noch. Da gab es doch viel mehr Kleinunternehmer, die ein Gespann hatten oder bloß einen Wagen gefahren sind, so auf eigene Rechnung gefahren sind. Nach der Wende sind die alten Stammgäste erst einmal ausgeblieben, denn die schauten sich das westliche Ausland an. Dafür kamen von dort aber neue Gäste. Zuerst als Schnuppertouristen, dann als Stammgäste. Es wurde viel investiert in die Hotels und Privatquartiere, denn eine Unterkunft mit Toilette im Garten konnte man nun nicht mehr vermieten. Aber auch etwas anderes hat sich verändert. Die ehemaligen DDR-Bürger und so weiter, die haben dann hier wirklich am Stück ihre 14 Tage oder länger Urlaub gemacht. Jetzt hat man eher so, dass die Leute vielleicht auch bloß mal eine Woche kommen oder so. Ne? Und dann in deren Ferien noch mal woanders hinfahren. Aber es gibt immer noch Leute, die auch mal 4 Wochen am Stück hier sind und Ferien machen. Darüber habe ich aber jetzt keine Statistik bei der Hand. Es sind doch immer noch viele Leute, auch wirklich aus der näheren Umgebung auch. Zum Beispiel kenne ich viele Stralsunder, die hier Urlaub machen, obwohl das ja gleich um die Ecke ist. Aber man hat das ja jetzt vor der Haustür. Ne? Wenn man nicht weit fahren muss, dann kann man das ja auch nutzen. Viele Segler aus Stralsund, die immer wieder herfahren, auch mal den ganzen Sommer hier sind und so weiter. Ne? Auch so aus Mecklenburg-Vorpommern viele Gäste, so, die hierher fahren an die Küste, Ferien machen. Natürlich aber auch Leute von weiter her, aber der Anteil zum Beispiel der Gäste aus Bayern ist relativ gering, sagen wir mal so. Linke Seite ist noch ein Landeplatz für Notfalleinsätze. Wenn jetzt hier wirklich mal Notfall ist, Patient schnell weg muss, dann wird er hier aufgenommen, Hubschrauber abgeholt. Es gibt zwar einen Arzt hier vor Ort, aber halt keine Krankenstation. Und hier hat man noch an den Häusern der Alteingesessenen diese eigentümlichen Zeichen, die Hausmarken am Haus. Vielleicht haben Sie davon schon gehört. Mit diesen, so einer Art Runen, hat man früher seinen Besitz und sein Eigentum gekennzeichnet. Also seine bewegliche Habe, wie Boote, Werkzeuge, Tiere und dergleichen. Und da hat jede Familie ihr Zeichen und die wurden weitergegeben von Generation zu Generation. Die, die später zugezogen sind, die haben das nicht am Haus. Friedrich Wilhelm Segebrecht war bis 1905 Lehrer in Fitte. Er beschrieb in seinem 1912 selbst aufgelegten Buch »Die Insel Hiddensohe« die langen Winterabende, in denen die Fischer ihre Netze herstellen. Wenn das Netzwerk fertig ist, werden die Flossen und Klappbretter aus hartem Holze geschnitzt und am Netz befestigt. Zuletzt aber greift der Fischer zu einem spitzen Messer und schnitzt in einige der Holzflossen das uralte Zeichen des Eigentums, die Hausmarke. Wie eine Runenschrift aus grauer Vorzeit muten uns diese Schriftzüge an, mit denen der Hiddenseer alles bezeichnet, was ihm gehört. Jedes Netz, jedes Handwerkszeug oder Ackergerät, ja die Handgriffe an Messern und Gabeln tragen diese Besitzmarke. An alten Häusern grub sie der erste Eigentümer in den Eichenbalken über der Tür. Selbst in die Porzellanteller kratzt man sie mit einem Eisenstift. Wie jeder seine eigene Marke kennt, so weiß er auch die Marken aller anderen. Wer einen Gegenstand findet, erkennt an der Marke sofort den rechtmäßigen Eigentümer. Der Hauptunterschied von Runen zu Hausmarken besteht darin, dass, auch wenn sie manchmal sehr ähnlich sind, Runen Buchstaben darstellen, während Hausmarken Besitzmarken sind, die zusammengesetzt kein Wort ergeben würden. Friedrich Wilhelm Segebrecht schreibt weiter: Die Hausmarke ist erblich. Die Söhne übernehmen sie vom Vater. Jeder fügt ihr aber einen neuen Strich, eine Affmark, bei. Auf eine besondere Art der Verwendung der Hausmarke sei hier noch hingewiesen. Die Verteilung der Arbeit innerhalb der Reusenpartie geschieht auf folgende Weise. Eine Reusenpartie ist eine Fanggemeinschaft der Fischer. Jedes Mitglied der Partie hat bei seinem Eintritt einen kleinen Holzwürfel von ganz bestimmter Größe abzuliefern, der mit seiner Hausmarke versehen ist. Wenn nun eine bestimmte Arbeit, zum Beispiel das Ausbessern einer beschädigten Reuse, notwendig ist, so werden sämtliche Würfel in eine Fischermütze getan. Diese wird umgeschüttelt und von irgendeinem Mitglied werden so viele herausgenommen, als Fischer zur Verrichtung der Arbeit notwendig sind. Die Gelosten müssen die Arbeit ohne Widerrede verrichten. Sehr praktisch waren die Hausmarken auch bei großen Festen wie Hochzeiten, wenn jeder sein eigenes Besteck und Geschirr mitbringen musste. Egal wie feuchtfröhlich die Feier war, am Ende wusste immer jede Familie, welche Gabel und welchen Teller sie später wieder mit nach Hause nehmen musste. Um mehr von den Besonderheiten der Inselbewohner zu erfahren, geht die Reise mit der langen Nacht weiter nördlich, nach Kloster. Hier gibt es Geschichten von einem wundersamen Einsiedler, einem Nobelpreisträger und einer tatkräftigen Frau mit Tabakpfeife zu erzählen. Und da ist noch der Mann, dem eine ganze Insel gehört. Kennt ihr das Ländchen, lieblich und traut, von schäumenden Wogen der Ostsee umblaut? Im Westen von Rügen türmt es sich auf, ein Bollwerk der Insel zieht Sturmflut herauf. Grün seine Wiesen, duftig sein Wald, lieblich darüber Lerchensang schallt. Dort wohn ich, einsam, auf waldiger Höhe, als der Einsiedler von Hiddensee. O Hiddensee, du mein sötes Land, wie bist du leider noch unbekannt? Dieses Gedicht ist von Alexander Ettenburg, einem ehemaligen Bewohner, der von 1895 bis 1919 auf Hiddensee lebte. Alexander Ettenburg, eine, ja, ich würde sagen, auch für heutige Verhältnisse eine verkrachte Existenz, also eigentlich Schauspieler, Schriftsteller, der sich dann als Gastwirt in Alte Fähr niederlässt und der zum Ende des 19. Jahrhunderts die Insel Hiddensee für sich entdeckt. Und dann vermarktet er sich als Einsiedler von Hiddensee. Und wenn ich vermarkten sage, dann meine ich vermarkten. Es gibt einen schönen kleinen Tagebucheintrag von Anna Muthesius, die da so sinngemäß schreibt, es war gar nicht so einfach, seine Einsiedelei zu verfehlen, weil überall Schilder standen, die zu ihm hinführten. Ja? Aber er hat dort oben, wo jetzt der Klausner steht, da hat er so eine Bretterbude, da gibt es zu essen, da gibt es zu trinken. Da führt er Stücke auf, die er selber schreibt. Es dient also im weitesten Sinne der Unterhaltung, inwieweit diese Unterhaltung gut war, das sei dahingestellt. Er spricht Kaufleute an oder Geschäftsleute, dass sie eine regelmäßige Fährverbindung nach Hiddensee einrichten sollen. Er schreibt den ersten Reiseführer. Und im Winter macht er die Bretterbude zu und hält Vorträge über Hiddensee, und zwar im gesamten deutschsprachigen Raum. Also er hat wirklich viel dafür getan. Jana Leistner ist die Leiterin des Heimatmuseums in Kloster, das selbst eine erstaunliche Geschichte aufweist. Wir stehen hier tatsächlich also in der alten Seenotrettungsstation von Hiddensee. Ich glaube, man sieht es dem Gebäude durchaus an. Ne? Die Frage, die oft gestellt wird, ist es die alte Feuerwehr? Aber der Standort verrät es eigentlich auch schon so ein bisschen. Es ist die Seenotrettungsstation. Und was man für unser Haus sagen kann, ist, dass es im Prinzip exemplarisch für Hiddenseer Geschichte steht, weil die Dinge passieren hier oft etwas später. Sprich, die Seenotrettung war natürlich wichtig für Hiddensee, aber das Haus entsteht hier zu einem Zeitpunkt an diesem Standort, wo es dann schon gar nicht mehr so richtig hier gebraucht wird. Also die Westküste, berüchtigt für Schiffbrüche, ist gar nicht so das Problem mit Strömungen oder Untiefen gewesen, sondern dass eben einfach zu Zeiten der Segelschifffahrt die Schiffe regelrecht Richtung Strand geschoben wurden und dann eben aufsaßen, strandeten, ne? Und dann war die Rettungsstation aber in dieser Zeit oder die erste Rettungsstation, wenn man da überhaupt so davon reden kann, im Hafen von Kloster gewesen, also auf der anderen Seite. Völlig unsinnig, ne? Und das Haus wird dann eben Ende des 19. Jahrhunderts hier gebaut. Und wenn Sie jetzt kurz überlegen, ja, da gab es dann schon die ersten Dampfschiffe und Motorschiffe. Sprich, das Haus ist gebaut worden und hat relativ schnell eigentlich an Bedeutung verloren. Das Haus stand dann längere Zeit leer und ist bereits vor und dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg geplündert worden. Schließlich kam der Gedanke auf, darin eine Art Naturkundemuseum zu eröffnen, und letztendlich wurde daraus das Heimatmuseum. Im Juli 1954 wurde es dann eröffnet. Für Archivare wie Jana Leistner wird Geschichte nachvollziehbar und spannend, sobald Aktenlagen entstehen. Die entstehen in der Regel, wenn es um Grundstückswechsel geht. Und der Grundstückswechsel findet hier statt, also ein in den Urkunden festgehaltener Grundstückswechsel mit dem Rügenfürst Witzlaff dem I. Der verschenkt die Insel. 1296 verschenkt der Rügenfürst Witzlaff I. die Insel an ein Zisterzienserkloster. Dieses Kloster heißt Neuenkamp, das ist heute Franzburg bei Stralsund. Und die Mönche bekommen die Insel geschenkt, weil sie eben hier ein Tochterkloster eröffnen sollen. Wenn Sie sich ein bisschen in dieser Zeit auskennen, könnten Sie schon stutzig geworden sein. 1296 ist mal wieder sehr hinter der Zeit sozusagen. Da existieren andere Klöster schon über 100 Jahre. Ja. Da wird hier also ein Zisterzienserorden auf der Insel heimisch. Und zwar in dem Ort, an dem wir jetzt sind, nämlich in Kloster. Und das ist schon alles, was übrig geblieben ist, der Ortsname. Über mehrere hundert Jahre steht auf dieser Insel ein Kloster. Und das, hier sehen wir das älteste Gemälde. Dieses Bild ist um 1850 entstanden und da ist schon nichts mehr zu sehen. Ja, also es ist wirklich komplett wieder zurückgebaut worden. Aber wir haben natürlich mit dem Umstand, dass ja in Klöstern auch geschrieben wurde und da eben relativ viel Aktenlagen entstehen konnten in diesen Orten oder diesen Institutionen, haben wir natürlich durchaus auch mal etwas mehr Informationen darüber, wie das Leben auf Hiddensee war. Und es wird Sie wahrscheinlich nicht überraschen, dass es sehr karg war und sehr ärmlich. Der Boden eignet sich nur mäßig für die Landwirtschaft und die Fischerei ist ein mühsames Geschäft. Es war kein leichtes, auf der Insel zu leben. Und tatsächlich gab es dann mal eine Zeit, in der es den Insulanern gar nicht so schlecht ging. Wir reden hier allerdings von der Zeit, wo die Insulaner immer davon abhängig sind, wem die Insel gerade gehört. Sie müssen sich das so vorstellen, das Kloster nach der Auflösung ist ja der Besitz sozusagen zurückgefallen an denjenigen, der die Insel verschenkt hatte, ne? Der lebte nach mehreren hundert Jahren natürlich nicht mehr. Und es gab einen, ja, ich sage jetzt mal ein bisschen vereinfachten Zusammenschluss mit den pommerschen Herzögen. Das heißt, die Insel ging an die pommerschen Herzöge. Diese haben die Insel verkauft. Es folgen einige Verkäufe der Insel. Was noch häufiger stattfindet, ist allerdings ein Pächterwechsel. Denn nicht jeder Besitzer der Insel hat die Insel auch selber genutzt, sondern eher das Gut verpachtet und von den Pachteinnahmen lieber gelebt. Joachim Ulrich Giese ist ein Stralsunder Kaufmann gewesen, der die Insel Mitte des 18. Jahrhunderts erworben hat. Und was wir heute nicht mehr wissen, das lässt sich so klar nicht mehr feststellen, hat er die Insel gekauft, weil er an der Steilküste diese Tonerde entdeckt hat, die sich besonders gut für die Herstellung dieser Keramik geeignet hat. Oder hat er die Insel gekauft und dann gesehen, was er da erworben hat. Auf jeden Fall hat er angefangen, an der Steilküste Abbauarbeiten zu betreiben, was für unsere Ohren heutzutage natürlich furchtbar ist. Wir sind froh, wenn so viel wie möglich stehen bleibt. Das hat man damals nicht unbedingt gesehen. Er hat also in Stralsund eine keramische Fabrik betrieben. Diese hat Fayencen hergestellt. Und tatsächlich, auch wenn man Fayencekeramik oft mit Delft verbindet, Im baltischen Raum hat Stralsund einen sehr guten Ruf gehabt. Diese Tonerde wurde also hier abgetragen, gereinigt, nach Stralsund transportiert. Leider hat die Fabrik einen nicht so günstigen Nachbarn gehabt, stand nämlich neben einem Pulverturm und der explodierte irgendwann mal. Und damit war auch die Fabrik da nieder. In jener Zeit hatte er die Fabrik zwar schon verkauft, aber er hat sie dann nochmal versucht, ja, hochzubringen, ist ihm aber auch nicht gelungen. Das war letzten Endes eben tatsächlich das Ende. Die Kinder der Gieses hatten leider nicht so ein Interesse an der Insel. Sie ist also verkauft worden, wieder einmal. Und der Hauptmann von Backewitz übernahm hier die Herrschaft. Und all die Errungenschaften, die die Insulaner bei den Gieses genießen konnten, wurden quasi zunichte gemacht. Hauptmann von Backewitz hat sich also hier wirklich, ich sag mal, wie der Elefant im Porzellanladen benommen. Die Insulaner haben tatsächlich sich sogar bei der königlichen Regierung über ihn beschwert. Und was soll ich Ihnen sagen? Wie es auch heute manchmal passiert, manche Dinge verlaufen eben im Sande. Und so ging es den Insulanern. Also ihre Beschwerden wurden einfach nicht wirklich zur Kenntnis genommen oder ernst genommen. Aus dem Nachlass des Hauptmanns von Backewitz ist die Insel ein letztes Mal verkauft worden. Vom Heimatmuseum ist es nur ein kurzer Weg zur Kirche von Kloster. Sie ist ein Kleinod mit himmelblauem Tonnengewölbe, das übersät ist von kleinen Blumen, die dem Hause eine besondere Leichtigkeit geben. Mit freier Hand schmückte der Berliner Maler Nikolaus Niemeyer 1922 mit 1200 großen und kleinen Rosen die Kirche. Den sogenannten Rosenhimmel kann man in Form von Küchenkacheln erwerben und so ein Stück Hiddenseer-Geschichte mit nach Hause nehmen. Hier in der Kirche finden neben Gottesdiensten und Taufen auch die Totenfeiern statt. Arnold Gustavs war hier ab 1903 insgesamt 45 Jahre als Pfarrer tätig. In seinem Buch »Hiddensee – Aufzeichnungen eines Inselpastors« kann man einen Eindruck vom Leben auf der Insel in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewinnen. Nach altem Brauch fuhr der Bäcker auf Hiddensee jeden, der bei ihm Brot gekauft hatte, auch zu Grabe. Unsere beiden Bäcker teilten sich die Leichenfuhren. Das war gewiss schon über 100 Jahre lang so gehalten worden und es wäre auch weiterhin so geblieben, wenn nicht die Sommerfremden auf die Insel gekommen wären und gerade mitten im heißesten Sommer ein Todesfall eintrat, bei dem die Badegäste mit entsetzten Augen sahen, dass der gleiche Wagen, auf dem sonst die Brote lagen, den Sarg trug. Jedenfalls entstand auf der Insel große Aufregung wegen diesen zum Himmel schreienden unhygienischen Zuständen. Die Fremden drohten, die gesamte Presse einzuschalten, wenn diese Unsitte nicht sofort abgeschafft würde und kein Mensch würde mehr nach Hiddensee kommen. Alle großen Hotels und Pensionen würden verlassen bleiben, ein Bankrott dem anderen folgen. Darauf beschloss der Amtsvorsteher der Insel, Wüstenberg, schweren Herzens nach Stralsund zu fahren und dort nach einem geeigneten Gefährt zu suchen, das für die Stadt nicht mehr schön war, doch für das Land noch brauchbar schien. Auf eine schwarze Decke für die Pferde und auf die üblichen Trauerfransen des Wagens verzichtete man. Der Wagen kostete allerhand Geld, und man sah damals auf die Groschen in dem sogenannten Zweckverband Hiddensee. Da kam ein findiger Kopf auf den Gedanken, einen Teil der Kosten durch ein Wohltätigkeitskonzert wieder einzubringen. Klärchen Heckermann. Ein Hiddenseer Original, bei dem man einige Augenblicke verweilen muss. Und zwar gerade jetzt, denn an der nun folgenden echt hiddenseeischen Geschichte hat sie den entscheidenden Anteil getragen. Wenn man sie sah, den Tituskopf, die brennende Pfeife im Mund oder beim Glas Bier mit den Fischern die Nächte hindurch Skat spielend, konnte man sich des Eindrucks nicht erwehren, einen stark zum Männlichen neigenden Frauentyp vor sich zu haben. Sie hatte in jüngeren Jahren ein Gut auf Rügen bewirtschaftet und sich dann von der Holz- und Bauwirtschaft in Greifswald das Hotel Hittim in Kloster bauen lassen. Das war im Jahre 1909 gewesen. An diesem Hotel nahm sie im Laufe der Jahre noch mancherlei Anbauten und Veränderungen vor. Das Hotel ging gut. Es lag hart am Bollwerk und fing also den ersten Ansturm der vom Dampfer kommenden Gäste ab. Klärchen Heckermann ging mit den Gästen freundlich um und jeder freute sich an ihrer Originalität. Das Haar trug sie immer kurz. Wenn man sie rauchend fand, war sie zu Anfang leicht beschämt und steckte die brennende Pfeife flugs unter die Schürze, bis ihr zu viele Taschen versenkt waren. Sie gab die falsche Scham auf. Die Gäste hatten allerdings mit irgendwelchen Beschwerden kein Glück bei ihr. Sie verzog sich einfach mit dem Bemerken, sie käme gleich zurück, schloss sich aber für Stunden in ihrem Zimmer ein. Trat sie dann wieder in Erscheinung, hatte sich der aufgeregte Gast aus dem Staube gemacht, weil ihm das Warten zu langweilig geworden war. Sie brachte dagegen junge Fischer, die des Nachts zu viel dem Alkohol zugesprochen hatten und nicht mehr ganz sicher auf den Beinen waren, unter den Arm gefasst nach Fitte nach Hause. Trotz ihrer vielen Sonderbarkeiten hatte jeder sie gern und man konnte gut viele Stunden mit ihr verplaudern. Also in den Räumen ihres Hotels Hittim fand das Wohltätigkeitskonzert für den Leichenwagen statt. Um recht viele Besucher anzulocken, war ein anschließendes Tänzchen angekündigt worden. Klärchen eröffnete den Tanz mit dem Amtsvorsteher und führte den ersten Walzer an. Und so ging es dann lustig und vergnügt bis nach Mitternacht. Man tanzte ja für den Leichenwagen und man tat ein gutes Werk. Aber leider, die Presse kam auf den Plan. Bald darauf stand in einer großen Berliner Zeitung ein ironisch-satirischer Bericht über den Leichenwagentanz. Doch das nötige Geld war an diesem Abend zusammengekommen. Es verwundert nicht, dass Klärchen Heckermann gerade auf Hiddensee so anders leben konnte, als es sonst im Land kaum möglich gewesen wäre. In der Abgeschiedenheit war vieles möglich, was sonst undenkbar wäre. Auch Jahrzehnte später noch in der DDR, wie Marion Margas erzählt. Ja, das war was Besonderes und so ein bisschen exterritorial war es schon auch. Hiddensee war ein Ausweichort. Hiddensee war wie eine Hippie-Insel, querbeet durch alle Altersklassen, weil auf Hiddensee sammelten sich die Saisonarbeiter, die nicht nur aus Hiddenseern bestanden. Ich war, weil ich aus politischen Gründen nicht studieren durfte, auch Saisonarbeiterin, bevor ich mich dann in die Selbstständigkeit gewagt habe. Und die rekrutierten sich immer Hälfte Hiddenseer, Hälfte Leute von außen. Und man konnte fast alles machen. Also man konnte fast alles sagen, man konnte fast alles machen. Wir haben fast jeden Abend ein Feuer gemacht, was natürlich nicht erlaubt war. Aber die Soldaten, die stationiert waren in der Kaserne, das waren so zwischen 20 und 30 Grenzsoldaten, die mussten am Strand entlang patrouillieren, immer zu zweit. Und wenn die dann auf ein Feuer zukamen, dann haben die sich kurz mit dazugesetzt, einen Schluck Wein oder Bier getrunken, gesagt, macht's nicht so hoch, nicht, dass wir noch Ärger bekommen, und hatten eine schöne Nachtschicht, weil alle 200 Metern Feuer gewesen ist. In den stillen Abendstunden wenn die Trommelstöcke manchmal so ein Fest. eine kleine Sehnsucht war. Lutz Seiler beschreibt in seinem 2014 erschienenen Roman Crusoe die Atmosphäre auf Hiddensee zu Zeiten der DDR. Edgar Bendler flieht aus Berlin nach Hiddensee. Hier lernt er als Hilfskraft in der Gaststätte Klausner den Anführer einer eingeschworenen Gemeinschaft kennen. Crusoe. Das ist Hiddensee, Ed. Verstehst du? Hidden. Versteckt. Die Insel ist das Versteck. Die Insel ist der Ort, wo sie zu sich kommen, wo man zurückkehrt in sich selbst. Das heißt zur Natur, zur Stimme des Herzens, wie Rousseau es sagt. Niemand muss fliehen, niemand ertrinken. Die Insel ist die Erfahrung. Eine Erfahrung, die es ihnen erlaubt, zurückzukehren, als Erleuchtete. Eine Erfahrung, die es ermöglicht, das Leben weiterzuleben, bis zu dem Tag, an dem Quantität in Qualität umschlägt, an dem das Maß der Freiheit in den Herzen die Unfreiheit der Verhältnisse mit einem Schlag übersteigt, jenem Moment. Ein großes Pochen wird das sein, ein einziger donnernder Herzschlag. Und dann stehe ich am Fenster und dann schaue ich in die Nacht und dann stürze ich in den Abgrund, der mich müde und hilflos. Wieder runter gegen Morgen irgendwann. Das ist ein Roman, der hat das praktisch von Hiddensee an alles gehört, sich erzählen lassen. Er selber hat es so nicht erlebt und da gibt es auch noch weitere Bücher, wo das noch viel intensiver beschrieben wird, weil bei ihm ist es ja durch die Geschichte, die er erzählen will, eher wie so eine Sekte und dass es da fast sowas wie einen Guru gibt und dass da die Mädchen bestimmt werden, wenn die ein Quartier suchen, dass die sich auch noch irgendwo hingeben müssen oder so. Das gab es zu DDR-Zeiten nicht. Also erstens gab es keinen Kellnerstrand, sondern der war über die ganze Insel verteilt. Und zweitens waren die DDR-Frauen, Mädchen so emanzipiert, wenn die Lust hatten, mit jemandem ins Bett zu hüpfen, dann haben die sich den gecastet und nicht umgedreht. Es ist nicht einfach, die DDR-Geschichte zu erzählen, gerade weil sie noch so präsent ist. Abgesehen von den Fakten steht die Frage im Raum, wer hat die Hoheit über die Geschichten? Wie war es wirklich? Jana Leistner vom Heimatmuseum Hiddensee. Also wenn Sie Crusoe lesen, müssen Sie immer bedenken, es basiert sozusagen auf Fakten, aber diese Fakten werden in Romanform dargereicht. Das heißt, der Roman ist auf der Insel gar nicht so beliebt, weil die Leute ihn lesen und sagen, nee, so war es doch aber gar nicht. Da sind wir wieder, ne? Während andere, die eher eben auch als so ein bisschen Aussteigertypen hierher gekommen sind, sich in diesem Gefühl total wiedergefunden haben und eben in diesem Roman damit auch und sagen, ja, genau, so war's. Im Jahr der Erstveröffentlichung des Buches gewann Lutz Seiler den Deutschen Buchpreis mit Crusoe. In der Begründung der Jury heißt es, Lutz Seiler beschreibt in einer lyrischen, sinnlichen, ins Magische spielenden Sprache den Sommer des Jahres 1989 auf der Insel Hiddensee. Der Text entwickelt eine ganz eigene Dringlichkeit und ist nicht zuletzt ein Requiem für die Ostseeflüchtlinge, die bei ihrer Flucht ums Leben kamen. In den kühlen Abendstunden, wenn die Räder stille stehen, die mich durch mein Leben schleife, musst du öfter. Es gab viele Autoren und Dichter, die der Insel eng verbunden waren. Aber einer sticht besonders heraus. Der Nobelpreisträger Gerhard Hauptmann, den man auch den König der Insel nannte. Als er am 29. Juli 1885 das erste Mal nach Hiddensee kam, war die Insel noch weitestgehend unberührt von Touristen. Das änderte sich aber sehr zu seinem Leidwesen. In seinem Gedicht »Die Insel« beklagt er diesen Umstand. Hier, wo mein Haus steht, wehte einst niedriges Gras. Ums Herz Erinnerung weht, wie ich dereinst mit Freunden saß. Wir waren zu dreien, vor Jahrtausenden mag es gewesen sein. Es war einsam hier. Tief, tief, so waren auch wir. Verlassenheit über der Insel schlief. Dann kam der Lärm und buntes Geschwärm, entbundener Geist, verdorben, gestorben zu allermeist. Und nun leben wir in fremdmächtiger Zeit, verschlagen wiederum in Verlassenheit. In meines Hauses stillem Raum herrscht der Traum. Ich bin mit Franziska Plötz verabredet, der Direktorin des Gerhard-Hauptmann-Hauses und Leiterin der gleichnamigen Stiftung und Kloster. Ich treffe sie im kleinen Wintergarten des Hauses. Dort räkelt sich der Hauskater Hänsel in der Sonne. Es gibt auch eine Katze Gretel, wie mir Frau Plötz erzählt, aber die streift gerade irgendwo durch den Garten. Die beiden sind die einzigen, die hier fest wohnen. Das Haus, welches nicht nur als Museum, sondern auch als Veranstaltungsort dient, ist im Originalzustand erhalten. Gebaut 1920, ist ein Anbau auffallend, der 1931 fertiggestellt wurde. Sieht ja fast ein bisschen aus wie eine Galerie in einem Schloss hier, dieser Anbau, wo es in den anderen Teil geht. Ja, ich finde eher, dass es sakrale Anmutungen hat. Es ist auch entsprechend Kreuzgang genannt worden, schon zu Hauptmanns Zeiten. Wenn man in diesen Anbau guckt, sieht man, dass Hauptmann, ja, ich möchte sagen, sehr individuell gebaut hat. Er hat sich einfach alles hierher gebaut, was ihm gefallen hat und das zusammengefügt. Das ist architektonisch eine etwas wilde Mischung, aber unter anderem gehört dazu eben dieser gotisierende Kreuzgang, der für Hauptmann durchaus eine wichtige Funktion hatte. Zum einen war es schlicht der Verbindungsgang zwischen altem und neuen Hausteil und zum anderen hat er ihn aber auch zum Arbeiten genutzt, denn Hauptmann hat Zeit seines Lebens zum einen diktiert, das ist noch so eine ganz wichtige Sache bei Hauptmann. Das, was wir sozusagen jetzt als aufgeschlagenes Buch vor uns haben, ging bei ihm alles über das Hören und über das Sprechen, das ist sein Medium gewesen. Und zum anderen hat er gerne im Stehen und Laufen gearbeitet. Und wenn draußen das Wetter so schlecht war, dann ist er im Kreuzgang auf und ab gegangen und hat diktiert dabei. Man stellt sich einen Schriftsteller ja eher schreibend vor. Er hatte Sekretäre. Er hatte Sekretärinnen und Sekretäre. Also er hat schon als junger Mann, gibt es so eine Anekdote, dass er sich irgendeinen unbeschäftigten Turnlehrer gegriffen hat, dem er diktiert hat. Er hat später seinen beiden Frauen diktiert, wie es immer so gewesen ist, hat dann aber sehr früh Sekretäre angestellt. Und hier auf Hiddensee waren die auch immer dabei. Also es gibt eine Sekretärin, die Elisabeth Jungmann, die war über Jahre bei Hauptmann. Die hatten ein sehr gutes Verhältnis und es war im Prinzip wie ein fünftes Kind. Die war immer dabei, bis sie dann später heiratete. Und die war eben auch mit auf Hiddensee. Wir haben auch Fotos von ihr auf der Terrasse. Ja, die waren immer dabei. Wir gehen in die privaten Räume des Dichters, in der ersten Etage. Man sieht hier schon, dass der Aufgang hier oben alles in einem wunderschönen Himmelblau gestrichen ist. Die Farbigkeit, die sticht tatsächlich sehr hervor. Wir haben dieses Blaue, wir haben dieses sehr kräftige Ocker. Wir haben die roten Linoleumböden, unten das Braun, dann dieses Ochsenblutrot im Durchgangsraum. Ich habe mich tatsächlich auch mal ein bisschen gefragt, ist das wirklich original so? Es ist tatsächlich original so. Wir bereiten gerade die Generalsanierung vor, schon seit einem längeren Zeitraum und hatten unter anderem einen Farbgutachter da. Also sie hat ein restauratorisches Gutachten gemacht. Und man sieht hier auch noch überall so kleine Befundproben, wo also hervorgeht, dass es tatsächlich immer in diesem Blau gehalten worden ist. Es waren ein bisschen verschiedene Schattierungen, aber es war immer diese Farbigkeit. Die Rosen auf diesem eingebauten Schrank erinnern so ein bisschen an die Rosen in der Kirche. Das stimmt. Tonnengewölbe. Ja, das stimmt. Also gerade in Verbindung mit dem Blau. Die Assoziation hatte ich tatsächlich überhaupt noch nie, aber da haben Sie recht. Ja, also wann die drauf gemalt worden sind, das wissen wir schlicht nicht. So, das ist hier sein Schlafzimmer. Ja, wir können hier mal reingehen. Das ist tagsüber mit den ganzen Besuchen. Macht man das nicht, aber jetzt geht das durchaus. Kurios ist dieses kleine Fenster. Ja, das ist auch sehr beliebt bei unseren Gästen. Das ist ein Verbindungsfenster zwischen den beiden Schlafräumen der Eheleute. Also Margarete Hauptmann, das ist die zweite Frau von Hauptmann gewesen, hatte da drüben ihr wirklich auch sehr, sehr schönes Schlaf- und Rückzugszimmer. Das war sein Schlafzimmer und man konnte sich abends noch unterhalten. Und was besonders die weiblichen Besucher immer sehr amüsiert, ist, dass man von ihrer Seite aus zumachen konnte. Also sie konnte sagen, so, ich will jetzt schlafen, ich möchte jetzt meine Ruhe haben. Und sie konnte das Fenster schließen. Auch das ist etwas, wir wissen nicht, ob das Hauptmann eingebaut hat. Es ist nicht zu vermuten. Ich denke eher, dass das der Erstbesitzer von Anfang an so konzipiert hat. Also es ist ein ganz kleines kopfgroß, Fenster. Sagen ja. wir so, quadratisch und kopfgroß. Ja. Außer dem Fenster ist noch bemerkenswert, dass die Wände beschrieben sind. Neben vielen kleinen Notizen Hauptmanns, die er wohl in wachen Nächten dort notiert hat, steht groß ein Satz geschrieben: Schweigen ist die größte Kunst. In seinem Gedicht Mondscheinlerche erzählt er von einer seiner wachen Nächte. Von dem Lager heb ich sacht meine müden Glieder. Eine warme Sommernacht draußen stärkt sie wieder. Mondschein liegt um Meer und Land, dämmerig gebreitet. In den weißen Dünensand Well auf Welle gleitet. Lerche, sprich, was singst du nur um die Mittagsstunde? Dämmer liegt auf Meer und Flur und im Wiesengrunde. Will ich meinen Lobgesang halb zu Ende bringen, muss ich Tag und Nächte lang singen, singen, singen. Geht's in den berühmten Weinkeller runter? Hier geht's jetzt in den berühmten Weinkeller. Ja. Wow. Gibt es noch Original von ihm? Nein. Nein, das gibt es nicht. Der Weinkeller, der war gut im Betrieb, das wissen wir. Ich hatte hier vor, das ist inzwischen mindestens 15 Jahre her, Besuch von einem Hiddenseer, der hier als Hausjunge gearbeitet hat, als er ungefähr 14 war. Und der beschrieb mir wunderbar, wie das war, wenn die Weinlieferung von Hauptmann kam. Darum drehen sich viele Geschichten. Es gibt auch so ein Sprichwort auf Hiddensee, das heißt, der Sommer fängt an, wenn die Weinlieferung von Hauptmann kommt und er ist zu Ende, wenn der Weinkeller leer ist. Aber das war interessant, was mir wiederum dieser ehemalige Hausjunge erzählte, nämlich, dass also durchaus zum einen Wein gelagert wurde, hier die Flaschen, hier drüben waren die Regale für die Boxbeutel, aber auch Olivenöl aus Italien. Hauptmann war ja immer im Winter in Italien und brachte sich Olivenöl mit. Und was ich auch interessant fand, waren seine Schilderungen, dass wohl hier Tafeln hingen an den Zwischenräumen, zwischen den verschiedenen Segmenten der Weinröhren und dort wurde genau aufgeschrieben, wer wann was entnommen hat. Also das war wie so ein Kurs in Hauswirtschaftslehre, den ich da bekommen habe. Ja, also es wurde sehr genau gewirtschaftet und tatsächlich auch dann alles aufgeschrieben. Little glass of wine. It's a good thing you are here. You're warm on my lips. Warm as a tear, a comfort to the fool who's restless in his mind. The lover's trusty potion, your little glass of wine. Er ist ja hier begraben. Ich habe das Grab besucht und dieser imposante Stein ist schon wirklich beeindruckend. Aber ansonsten wirkt das Grab sehr schlicht. Hm. Es ist groß, aber es sind jetzt keine üppigen Blumenbouquets oder irgendwie so. Hat er da was hinterlassen, wie er das haben wollte? Ob er selbst was hinterlassen hat, weiß ich tatsächlich nicht. Aber wir haben das Grab letztes Jahr neu aufgesetzt und tatsächlich nach historischen Fotos. Und es war immer so karg. sagen wir mal so. Wir werden da auch fast täglich gefragt, was das denn mit dem Grab ist und ob man da nicht mal was pflanzen könnte. Aber so sollte es eben nie sein. Es wächst in der Mitte Efeu, der muss gerade wieder neu wachsen, weil wie gesagt, wir haben das neu aufgesetzt. Das ist der Efeu, der hier auch auf dem Grundstück wächst. Den hat Hauptmann sich aus den USA mitgebracht, als er 1932 eine große Vortragsreise an die Ostküste der USA gemacht hat. Das ist ein Ableger des Efeus vom Landsitz von George Washington. Der ist hier gepflanzt worden und Tatsache ist der ganze Efeu bei uns auf dem Grundstück aus dieser mitgebrachten Pflanze hervorgegangen. Also die wurde einfach immer weiter geteilt und hat sich hier tatsächlich sehr wohl gefühlt und damit wurde auch das Grab bepflanzt, also der Grabhügel. Wie gesagt, man kann das im Moment ein bisschen schlecht erkennen, weil das erst wieder richtig anwachsen muss. Aber das ist im Prinzip das, was ich denke auch nicht er wollte, aber was man dann so entschieden hat. Und Blumen waren da nie im Spiele. In welchen Büchern hat sich denn Hiddensee wiedergefunden, die er geschrieben hat? Dafür, wie viel Hauptmann auf Hiddensee war und wie wichtig der Ort für ihn gewesen ist, gibt es letzten Endes relativ wenig Texte, in denen Hiddensee vorkommt. Ich glaube auch, dass das kein Zufall ist. Also das war die Insel, auf der er lebte. Und es gibt ein Stück, das wiederum komplett auf Hiddensee spielt. Und das ist aber genau in der Phase entstanden, als Hauptmann mal über 10 Jahre nicht auf Hiddensee war. Das ist die Zeit der Jahrhundertwende gewesen. Und das ist genau die Zeit gewesen, wo Hiddensee touristisch erschlossen wurde. Und das behagte Hauptmann überhaupt nicht. Hauptmann hatte die Insel eben kennengelernt, als sie noch, wie er selbst sagte, so ein ganz wildes Antlitz hatte, ein unberührtes Antlitz. Und als es dann mit dem Tourismus losging, blieb Hauptmann der Insel erstmal fern. Und hat aber genau in der Zeit ein Stück geschrieben, das heißt Gabriel Schillings Flucht, wo er sozusagen diesem alten Hiddensee ein Denkmal gesetzt hat, wo er beschreibt, wie das war, als es hier also nur 2 Gasthäuser gab und im Prinzip kaum Fremdenverkehr. Er hat sich dann später mit der neuen Situation arrangiert und kam dann ab 1919 ganz regelmäßig wieder hierher. Aber ich finde das interessant, dass der einzige wirklich lange Text, den man richtig hier auf Hiddensee verorten kann, genau in der Zeit entstanden ist, als Hauptmann selbst hier nicht da war. Aus Schillings Flucht, 5. Akt. Schilling blickt vom Strand zu einer Galionsfigur hinauf. Er spricht zu Kühn. Woher stammt denn eigentlich diese Figur? Sie stammt von einer dänischen Brigg, die hier draußen gesunken ist. Richtig, natürlich. Schiff und Mannschaft natürlicherweise zugrunde gerichtet. Da haben Sie ganz recht, so ist es auch. Wie hieß denn die Brigg? Sie hieß doch Elsabe. Den Namen kenne ich von irgendwoher. Sie werden ihn auf dem Kirchhof gelesen haben, wo die gelandeten Leichen von der Elsabe begraben worden sind. Da ist ja ein Kreuz und auf dem steht Elsabe. Eigentlich liegen wir recht gut, da oben im Sande. Wie sagen Sie, wenn ich bitten darf? Na, eine schönere Stelle begraben zu werden gibt's doch nicht. Oder möchten Sie etwa lieber in Berlin auf so einem Massenkirchhof begraben werden? Na, so weit bin ich überhaupt noch lange nicht. Keine Automobilomnibusse, keine Straßenbahnwagen, immer nur die rennenden, springenden kleinen Sandkörnerchen. Frischer, gesunder, nasser Sturm. Der schöne Salut des Meers überm Grabhügel. Da hat man ja nichts mehr von. Das sagen Sie so. Wer weiß denn das, Meister? Ich habe aber irgendwo mal gelesen, Gott löscht nicht aus im dunklen Grabesschoß, was er entzündet hat im dunklen Mutterschoß. Gerhard Hauptmann hat sich für seine Literatur gerne der Namen von Hiddenseern bedient. So gibt es in seinem Roman Die Insel die Namen Schluck und Jau, die man auch auf dem Inselfriedhof sehr häufig antrifft. Schilling ist auch so ein Name, an dem man heute in Hiddensee nicht vorbeikommt. Wenn man von Schaprode, also von der Insel Rügen aus, nach Hiddensee möchte, kann man die Insel Öhe nicht übersehen, liegt sie doch nur ein paar Meter vor Schaprode. Diese Insel ist seit über 700 Jahren im Besitz der Familie Schilling. Nicht Gabriel, sondern Matthias Schilling heißt der Mann, mit dem ich mich vor seiner redgedeckten Gaststätte Schillings Hafenamt in Kloster treffe, um seine spannende Familiengeschichte zu erfahren. Ihm gehören neben dem Hafenamt noch der Hafenkater, die Stranddistel und die Bäckerei und das Kaffeehaus Tante Hedwig auf Hiddensee. Gehört denn zu dem Rittergut auf der Insel Öhe auch ein Ritter? Also bei der Insel Öhe gehörte der Ritter auch dazu. Und zwar ist es der Ritter von der Wisch gewesen, der nach den Nordischen Kriegen höchstwahrscheinlich hier über Rügen zurückgekommen ist, hat die Hanse gegen Schweden Krieg geführt. Auf jeden Fall ist er zusammen mit dem Ritter von Trent gekommen, also das Nachbardorf heißt ja auch noch Trent. Plus er hat sich, also seine Familie hat sich dann relativ schnell umbenannt in von der Öhe. Aber als sie hier vorbeikamen, haben die wohl gedacht, das ist ein netter Ort und hier möchten wir belehnt werden. Es sind ja ganz viele Lehen sozusagen aus Mecklenburg damals für schleswig-holsteinische Ritter gewesen. Und so haben die dann die Jahrhunderte quasi da auf dieser Insel verlebt, ne? Dann als Familie von der Öhe. Hatten die da eine richtige Ritterburg oder? Eine Ritterburg nicht, aber wir haben schon noch so Wallanlagen, die man erkennen kann, die vielleicht aber wahrscheinlich sogar noch älter sind, slawisch. Aber es war schon immer dieser Hafen durch diese natürliche Strömung zwischen der Öhe und dem Festland. Das ist ja relativ schmal dort. Und von da aus hat man schon immer so ein bisschen guten Überblick gehabt. Und jetzt ist sie ja bewaldet und das war nicht immer der Fall. Also man konnte von da aus auch weit gucken. Und dann irgendwann ist dieses Rittergut in die Hände von zwei Schwestern gefallen. Wie kam es dazu? Genau, also Gottlieb von der Öhe war der letzte von der Öhe. Der hatte keine Kinder, keine eigenen. Und seine Schwester hatte den Naturforscher Wilhelm Schillinger heiratet. Der war da unterwegs, der hat die ornithologische, die sogenannte Pommernsammlung angelegt hier in Greifswald. Und der wird da vorbeigekommen sein, Vögel zu schießen. Also die haben ja noch geschossen und präpariert. Das war deren Forschung. Ja, da haben die beiden geheiratet und hatten selber 5 Kinder. Und Gottlieb hatte ja keine Kinder und hat es dann sozusagen nachher vererbt an die beiden Schwestern. Also eigentlich sollte der Bruder das erben, Theobald. Aber Theobald hatte da keine Lust zu und ist dann zur See gefahren. Und dann haben seine beiden Schwestern das gemacht, Ida und Lorette. Und das sind ja die beiden, die dann also ein bisschen berühmt geworden sind, weil sie quasi als Frauen aus dem Bürgertum die Bildungsreisen gemacht hatten nach England und so weiter, dann sozusagen hier im hintertiefsten Pommern gelandet sind und sich sozusagen gegen die rügische Männerwelt da behaupten mussten und da viel gemobbt und ja, bedrängt wurden. Und speziell die Lorette sich dann auch so ein bisschen in den Kampf um ihr Recht vielleicht auch ein bisschen verloren hat, ein Stück weit. Aber sie hat es geschafft, sozusagen auch, dass es in der Familie blieb und hat dann mit ihrer Schwester zusammen, wobei die Ida, die sanftere, die hat 20 Jahre länger gelebt, also die hat es dann wieder dem Sohn von Theobald vererbt, der zurückgekommen war nachher zwischenzeitlich aus Valparaiso und 2 Kinder hatte, Wilhelm und Hedwig. Und Wilhelm hat dann 1921 die Öhe geerbt. Ja. Und hießen die dann auch Schilling? Die hießen alle Schilling dann schon. Ah, okay. Naja, mit Gottlieb war der Name des Geschlechtes ausgestorben. Ah. Aber trotzdem ist es ja sehr erstaunlich, dass sie das gehalten haben. Wie ist ihnen das denn gelungen, dass da nicht jemand kam und gesagt hat, so, das konfiszieren wir jetzt oder so? Ja, gut, Eigentum gab es ja damals schon. Ne? Und sie waren ja aus dem Adelsstand eigentlich. Da hat sich so keiner ans Eigentum weiter rangewagt. Also generell sind ja dann später in den 20er Jahren sehr viele Güter hier pleite gegangen und durch die Weltwirtschaftskrise. Ne? Aber das haben sie auch überstanden. Aber ihr Hauptwidersacher, Volkmann aus Streu, der sozusagen immer ihr Gutsvorstand war, der die Öhe aber immer kaufen wollte, der ist dann derzeit auch pleite gegangen. Das war natürlich die späte Genugtuung. Nee, aber es ist ja wirklich so offensichtlich, dass so eine Insel oder die scheinen ja daran zu hängen. Ne? Wenn Sie sehen, über die Jahrhunderte ist es immer Familie geblieben. Alle haben über einen 100-jährigen Krieg, über einen 30-jährigen Krieg, selbst Wallenstein überstanden. Ja? Und später ja den Zweiten Weltkrieg auch und sogar den Sozialismus. Also ich denke, so haben die beiden Damen da, die beiden Mädels auch an der Scholle gehangen, sag ich mal. Über die Geschichte der Insel Öhe und ihrer beiden streitbaren Schwestern ist ein Spielfilm in Arbeit. Wie kam es, dass die Öhe in der Zeit der DDR ist ja eigentlich sehr, sehr viel enteignet worden, dass die Öhe ausgerechnet nicht enteignet wurde? Naja, die Bodenreform 45 bezog sich ja auf alle Betriebe über 100 Hektar. Also alles bis an 100 Hektar ran wurde im ersten Schritt nicht enteignet. So, und die Öhe ist 75 Hektar und fiel da nicht mit runter. Mein Großvater, der hat noch als Arzt sowieso, hat er natürlich ein Understanding. Er war zu dem Zeitpunkt da der Einzige, den sie da so hatten. Es gab dann eine sogenannte Zwangsbewirtschaftung. Also die haben versucht, einen 99 Jahre Pachtvertrag meinen Großeltern unterschreiben zu lassen. Das haben die aber nicht gemacht. Das war aber egal, sondern dann wurde einfach im kommenden Jahr, ich sag mal 57 oder so, wurden dann einfach die Fersen der LPG da auf die Insel gebracht und dann einfach frei laufen lassen. Und dann haben meine Großeltern erstmal zumindest sozusagen ihr eigenes Grundstück ausgezäunt und ihnen wurden, glaube ich, ich glaube, 3 Hektar wurden ihm noch zugesprochen für die Eigenversorgung und die wurden dann etwas größer ausgelegt, sodass meine Großmutter dann, nachdem mein Großvater 70 starb, noch selber Schafe gehalten hat und da vorne zu Ostzeiten ja sehr gut leben konnte. Ne? Die Wolle wurde sehr gut entlohnt. Ich könnte mir vorstellen, dass das Leben auf so einer Insel, egal ob sie so klein ist wie Öhe, als auch hier, im Winter sehr anders ist als im Sommer. Wie würden Sie das beschreiben? Na, es gibt vor allen Dingen eine Perspektive, die unterschiedlich ist. Es gibt den Blick auf Öhe, der ist ein sehr romantischer, ne, einsam leben auf einer Insel. Und es gibt den Blick von Öhe runter. Und der bedeutet, wovon soll ich leben? Wie kann ich meine Familie ernähren? Wie komme ich jetzt rüber, auch wenn Eis und Sturm ist? Wie kriege ich die Einkäufe rüber und so? Und das heißt also, es gibt eine sehr romantische Seite. Das heißt, ich bin alleine, ich kann frei sein. Ich kann im Rahmen der Möglichkeiten natürlich auch, wir sind auch an alle Gesetze gebunden, also kann ich machen, was ich will. Es kann keiner kommen, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja? Das Gefühl, es kann hier keiner kommen. Am Ende kann auch doch einer rüberschwimmen, aber es macht keiner. Ja? Und das habe ich Ida und Loretta zu verdanken, weil die haben ja geschossen auf alle, die kamen. Und also zumindest in der Legende, und die Legende lebt ja noch. Also profitieren wir heute auch noch von. So. Ich glaube, das sind die 2 Dinge. Ne? Du kannst ja nicht mal einkaufen gehen, ohne die Sachen 5-mal angefasst zu haben. Ne? Weil du kannst sie nicht ins Auto einladen, wieder ausladen, sondern du musst sie aus dem Auto ins Boot, aus dem Boot, auf den Wagen, Kilometer hoch. Naja, und dann bist du erst da. Ne? Das ist so der große Unterschied. Come and kiss me salt water. Oh, finally I feel it. 3 or 4 degrees, I'm free in salt water. Embrace the deep and leave everything. It was just a dream. So eine Inseln sind ja oftmals sehr eingeschworene Gemeinschaften, weil die schon seit Generationen hier leben. Kann man Hiddenseher werden? Ich glaube, nee, Hiddenseher werden kann man nicht. Ne? Entweder man ist Hiddenseher oder man ist kein Hiddenseher. Aber wenn man so zugezogen ist? Ganz schlecht, glaube ich. Ich habe natürlich das große Glück, dass ich ja kein Hiddenseher werden muss, weil ich bin ja Öhianer. Und deswegen komme ich mit den Hiddenseern so gut klar, weil sie genau wissen, ich möchte sowieso kein Hiddenseher werden. Und deswegen gibt es da auch nie eine... Klar, es wollen natürlich viele Hiddenseher werden, die auch herziehen und 30 Jahre hier leben. Und die anderen machen sich natürlich einen Spaß daraus zu sagen, ja, du wirst ja nie Hiddenseher sein, weil du bist nicht hier geboren oder zumindest hast du hier nicht 5 Generationen auf dem Friedhof liegen. Ne? Und dann haben wir immer sehr viel mit den Fischern. Wir leben ja hier zusammen, wir helfen uns gegenseitig. Aber ich möchte kein Hiddenseher werden. Das ist ein bisschen so wie mit den Berlinern. Man sagt entweder, man ist da geboren und dann ist man Berliner. Echter, wenn die Eltern auch sind, ist man waschechter, aber man kann eigentlich nicht wehren. Ja, die Rüganer sagen ja, die unterscheiden. Es gibt den Rügener, das ist der zugezogen Langlebende. Und es gibt den einzig wahren, das ist der sogenannte Rüganer, das ist der hier Geborene. Jetzt haben sie aber ein Problem, dass die Geburtenstation, die einzige zugemacht wurde, in Bergen. Das heißt, also es wird nie wieder Rüganer geben. Ja? Also, ob sie das noch überdenken, weiß ich nicht genau, aber die Definition jetzt funktioniert nicht mehr. Was ist für Sie ein typisches Hiddenseer-Geräusch? Naja, ich glaube, das hat man jetzt hier nebenbei schon gehört. Ne? Also Pferdekutschen auf Kopfsteinpflaster ist natürlich extrem einprägsam. Das ist, glaube ich, das Allertypischste, was auch so ein bisschen laut ist. Und für mich gibt es ja Jahreszeiten. Ne? Also zum Beispiel eben haben wir hinten die Nonnengänse gesehen. Die Nonnengänse sind für wenige Wochen hier auf Hiddensee und leider auch auf Öhe. Die fliegen hier, weiß ich gar nicht, 40.000, 50.000. Mindestens im Schwarm. So, und dann mein armes Bio-Bauerngras. Im Frühjahr, wenn nur 3 Halme gewachsen sind, dann kommen die einmal und dann. So, die flogen da eben. So, dann kommen dann im Herbst die Kraniche. Also, man lebt natürlich dann auch mit der Natur und den Geräuschen. Ne? Also, du weißt dann ganz genau, der Sommer ist vorbei, wenn du den ersten Kranich hörst. So, schreckst du zusammen. Im Herbst hören wir von Omans drüben die Hirsche röhren. Wenn die Luft so kalt wird, dann überträgt sie ja den Schall viel besser. Achso, das ist übrigens auch hier gerade so ein Hängergeräusch. Also das ist auch typisch Hiddensee, weil die alle denselben Anhänger haben. Weil den Anhänger kannst du ans Fahrrad machen und kannst du danach quasi mit der Hand weiterziehen. Und haben sich so, es gab immer also ganz viele Schrottanhänger und dann hat sich mal jemand spezialisiert und hat so perfekte Alu-Handwagen gemacht. Die sind fast alle gleich. Und dieses Klappern in der Hängerkupplung, Das ist auch typisch Hiddensee. Also Rollkoffer hat man auch überall anders. Ne? Also ich sag mal, in Dubrovnik oder so wollen die ja den Rollkoffer verbieten, weil alle Touristen diesen Rollkoffer übers Kopfsteinpflaster ziehen und die Einheimischen werden völlig irre von diesem Geräusch. Also das ist international. Aber das Klappern des Fahrradanhängers in der Hängerkupplung, das ist typisch Hiddensee. Ich habe gelesen, Sie sind Unternehmer des Jahres geworden. Wie kam es denn dazu? Ja, also Unternehmer des Jahres wird man ja, weil man besonders mutig war meistens. Ja. Und ich habe mehrere Unternehmer des Jahrespreise gewonnen und mein erster war 2018 hier vom Unternehmerverband. Und da habe ich richtig Angst gekriegt, ja. Weil ich mir gedacht habe, was kannst du denn jetzt gemacht haben, dass du diesen Preis kriegst? Was war wagemutig genug? Und vor allen Dingen, wenn du jetzt nächstes Jahr pleite gehst, wie peinlich ist das denn? Ja. Und das war einfach, weil wir in dem Jahr, also ich sag mal die Jahre 16, 17, 18, haben wir quasi jedes Jahr zwei Läden gleichzeitig aufgemacht. Wir haben die Marke Hiddensee Kutterfisch ins Leben gerufen, die national ein bisschen europäisch verkauft wurde. Also haben wir den Dosenfisch wieder quasi etabliert. Und das ist irgendwie aufgefallen. Das ist auch dem Land aufgefallen, dass wir sehr viele Wertschöpfungsketten geschlossen haben. Ne? Rindfleisch aus dem Nationalpark, im Nationalpark verkaufbar. Jetzt mittlerweile auch Rindfleisch von Hiddensee, was wir hier vermarkten. Und das hat halt Leuten gefallen, da haben sie mich nominiert und dann habe ich den Preis gewonnen. Und dann habe ich den noch von der Ministerpräsidentin da bekommen. Und das, ja, das war alles furchtbar aufregend. Ich habe zu meiner Frau gesagt, wir saßen da mit am Tisch natürlich. Dann ich sage, so hoch kommen wir nie wieder. Das Klappern. Ja, das ist ganz schön. Dann ist es nicht so, ist super. Genau, und so war das. Und dann haben wir danach noch mal, ich weiß gar nicht, Erzeugung trifft Wertschöpfung, vom Wirtschaftsministerium einen Sonderpreis bekommen. Einfach, weil wir gezeigt haben, dass wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dass man doch bestimmte Dinge noch wieder zusammenführen kann. Ne? Weil sonst entfremdet sich das alles. Ne? Dann hat die Gastronomie nichts mehr mit der Landwirtschaft zu tun, die Fischerei nichts mehr mit der Verarbeitung hier vor Ort und der Konsum schon lange nicht. Und das ist so ein bisschen auch, wo ich angetreten bin, auch wo ich sage, okay, 800 Jahre hier und noch länger. Ich sag mal, meine Vorfahren haben auch schon auf dasselbe Wasser geguckt. Und wenn ich jetzt sozusagen die Kraft und ja auch gute Zeiten, ne? Habe ich das vergleicht mit meinen Großeltern und mit Ida und Loretta, haben wir auch gute Zeiten. Ne? Und da habe ich mir gedacht, wenn ich das in den Zeiten jetzt hinkriege, obwohl ich schon nicht Medizin studiert habe, ne, konnte ich ja dann, anstatt zu lernen, noch andere Sachen machen. Und da haben wir das versucht so aufzubauen. Und Gott sei Dank, toi toi toi, sind wir bis heute nicht pleite gegangen. Hiddensee ist noch immer ein Ort der Träume und der Künstler. Was diese Insel so besonders macht, muss man selbst erfühlen, erleben, schmecken und riechen. Die vielen hier erzählten Geschichten erkundet man am besten mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Pferdefuhrwerk. Es lohnt sich hier mehr als einen Tagesausflug zu verweilen und den Rindern und Pferden auf ihren riesigen Weiden beim Grasen zuzusehen oder einfach nur dem Flügelschlag der vorbeiziehenden Schwäne zu lauschen. Diese lange Nacht endet mit Worten des Schauspielers Otto Gebühr, mit denen sie auch begonnen hat. Leider naht eines Tages der Abschied. Wer weiß, auf wie lange. Alle stehen dann am Ufer, wenn der Dampfer sich langsam in Bewegung setzt. Sie winken. Auf Wiedersehen. Bald wiederkommen. Noch lange sieht man die Insel, dann verschwindet sie allmählich im Dunste. Der Leuchtturm ist das Letzte. Wieder Stralsund, wieder Berlin, der Stettiner Bahnhof, graue Straßen, hastende Menschen, Jagen, fremde Gesichter, rein ins Gewühl, in die Arbeit. Aber noch lange zehrt man von dem Segen der Inseleinsamkeit. Sie hörten Sehnsuchtsort für Künstler. Die lange Nacht über Hiddensee von Katharina Palm. Es sprachen Daniela Hoffmann, Frauke Pullmann, Britta Steffenhagen, Tobias Naht, Axel Wandke und die Autorin. Ton Hermann Leppich, Regie Katharina Palm. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Seagull, you fly. Across the horizon, into the misty morning sun.